Der Aufmacher. Der Mann, der bei Bild Hans Esser war. Rollenbeschreibung. Ich bin jetzt Hans Esser, 30 Jahre alt, habe vorher Psychologie studiert, davor Betriebswirtschaft, leistungsorientiert, kapitalbewusst. Ich war Leutnant bei der psychologischen Kriegsführung, behaupte ich. Ich komme aus der Werbung, sehe hier eine direkte Nahtstelle zu meiner neuen Karriere. Der mich einführt, Alf Breuel, 28, früher Redakteur bei der sozialdemokratischen Neuen Hannoverschen Presse. Die Zeitung wurde von der SPD da unrentabel aufgegeben. Alf verheiratet, Frau noch in der Ausbildung, Schulden am Hals, wurde arbeitslos. Die Bild-Zeitung investierte, expandierte, schmiss sich auf den brachliegenden Markt, suchte neue Leute, neue Leser. Alf schwor sich, nur so lange für Bild zu arbeiten, bis seine Schulden abgezahlt wären und seine Frau ihre Ausbildung als Sozialarbeiterin beendet hätte. Alf blieb seinem Grundsatz treu. 2 Jahre machte er sich die Hände schmutzig, keinen Tag länger. Zuletzt bot man ihm einen hochdotierten Vertrag. Denn Alf hatte Talent. Er war der Dichter, der beste Schreiber der Redaktion. Alf lehnte ab. Nicht für 10.000 Mark im Monat. Ich hatte zuletzt jede Selbstachtung verloren. Alf ist jetzt wieder arbeitslos, nicht alles und jeder hat seinen Preis. Alf verschafft mir den Einstieg, damit möglichst viele Bildleser erfahren, wie ihre Zeitung eigentlich entsteht. Denn auch ich habe Nachrichten verfälscht, Berichte frei erfunden oder wichtige Informationen unterdrückt. Es kann nur jemand darüber berichten, der dieser Abhängigkeit nicht unterliegt, sagt Alf. Raubfische. Redaktionsleiter Schwindmann drückt mir eine Einladung der Linné-Gesellschaft in die Hand. Aquarien- und Terrarienausstellung, 80 Jahre biologische Gesellschaft Linné im Freizeitheim Warenwald. Unter der anreißerischen Überschrift Piranhas in Warenwald beginnt ein sachlicher Text. Am 26.03. wird Bürgermeister Scheel im Freizeitheim Warenwald die Aquarienausstellung der biologischen Gesellschaft Linné anlässlich ihres 80-jährigen Bestehens eröffnen. Die Mitglieder und ihre große Jugendgruppe haben keine Mühe gescheut, die von ihnen gepflegten etwa 130 Arten von Fischen, erdteilmäßig gegliedert, in circa 60 Becken den interessierten Besuchern darzubieten. Dann folgt noch eine weitere Seite Beschreibung über die ausgestellten Fischarten, wobei nur der letzte Satz den Piranhas gewidmet ist. Der aus vielen Erzählungen und Reiseberichten bekannte und gefürchtete Piranha ist selbstverständlich auch zu sehen. Uns interessieren ausschließlich die Piranhas, sagt Redaktionsleiter Schwindmann zu mir. Den anderen Fischkram kannst du vergessen. Ich will eine gruselige Geschichte, nimm einen Fotografen mit. Der Vorsitzende der Linné-Gesellschaft, Peter Wilhelm, ist hoch erfreut, als wir anrücken. Er schleppt mich zu den verschiedensten Bassins, um mir Purpurbarsche, Schokoladengouramis, die ihre Brut im Maul tragen, und lebend gebärende Halbschnabelhechte vorzuführen, ihre Eigenheiten und Haltung zu erklären. Am Anfang gehe ich höflichkeitshalber darauf ein, bis ich ihm offen sage, so sehr mich privat die gesamte Ausstellung interessiert, Bild hat mich einzig und allein der Piranhas wegen ihr hingeschickt. Wo stecken denn die Tierchen? Er führt mich zu einem kleinen Aquarium, worin ein paar unscheinbare, mickrige Fischlein schwimmen. Ich frage ihn, im Amazonasgebiet werden doch häufig Menschen von diesen Fischen angegriffen, liest man doch hin und wieder in der Zeitung. Er antwortet, das war dann aber sicher die Bild-Zeitung. Dann versucht er wieder, meine Aufmerksamkeit auf die anderen zahlreichen Zierfische zu lenken. Ich schaue auf meine Uhr, in einer Viertelstunde läuft die Zeit ab, die mir Schwindmann gesetzt hat. Ich will nicht unhöflich sein, entschuldige ich mich beim Aquarienvereinsvorsitzenden, aber ich kann auch nichts dafür, wenn Bild es ausschließlich auf diese Viecher abgesehen hat. Es ist zwecklos. Auf die anderen Fische kann ich höchstens in einem Nebensatz eingehen. Ich verabscheue meinen Job ja auch, erkläre ich ihm weiter, und ich mache das nur vorübergehend. Da geht auch der Aquarienfreund aus sich heraus. Wenn Sie schon so ehrlich zu mir sind, kann ich Ihnen ja auch die Wahrheit verraten. Die Piranhas haben wir ausschließlich als Köder für die Bild-Zeitung hier angeschafft. Auf diese blutrünstigen Raubfische stürzt sich doch die Bild-Zeitung, habe ich mir gedacht. Sonst würden wir doch mit keiner Zeile erwähnt. Da kann ich ihm recht geben. Und wir freuen uns beide, dass über diesen Umweg seine Ausstellung überlaufen sein wird. Aber die Tatsache allein genügt noch nicht. mache ich dem Vorsitzenden klar, wir brauchen noch was Gruseliges. Da holt er den Halter des Piranha-Aquariums, einen unbekümmerten jungen Mann, der zu den Tierchen ein geradezu freundschaftliches Verhältnis hat, jedenfalls nicht die Spur von Angst. Er erzählt, dass Piranhas erst ab einem bestimmten Alter und in riesigen Schwärmen gefährlich würden. Damit wäre die Geschichte für Bild natürlich gestorben. Also bohre ich nach. Gab's denn hier in Hannover nicht mal sowas wie einen Unglücksfall? Er versteht gleich, worum's Bild geht. Ja, vor 8 Jahren ist mal sowas passiert. Der Leiter des Aquariums im Landesmuseum, der sich diese Tierchen hielt, ist von einem Fisch gezwickt worden, nachdem er alles nur Denkbare falsch gemacht hat. Aus einem fast leeren Aquarium heraus wollte er die Fische umsetzen. Da hat sich in Todesangst ein Fisch an seiner Fingerkuppe verbissen. Es war ein ganz kleines Stück angenagt, das mit einem Pflaster wieder verklebt wurde. Ich notiere den Namen des Opfers. In die Redaktion zurückgekehrt, erwähne ich lediglich zum Schluss in einem Nebensatz den sogenannten Unglücksfall. Der Redaktionsleiter, der sich neben mich stellt und mich schon während des Schreibens genervt hat mit Fragen wie »Ist der Sicherheitsabstand auch ausreichend? Besteht keine unmittelbare Gefahr für die Besucher?« machte dann aus diesem Nebensatz die Schlagzeile »Piranhas rissen Museumsdirektor Stücke aus der Hand, Ärzte nähten sie wieder an.« Fettgedruckt war das dann auch der Einstieg in die Geschichte. Es war reines Versehen. Günter Kluge, Leiter des Landesmuseums in Hannover, griff beim Reinigen in das Aquarium, das in seinem Büro steht. Sofort gruben sich 147 rasiermesserscharfe Zähne in seine Hand und rissen ihm ein Stück Fleisch heraus. Blutdurst der Piranhas, der gefährlichsten Süßwasserfische dieser Welt. 7 dieser Amazonasfische können Sie von morgen an ab 11 Uhr im Freizeitheim Warenwald besichtigen. Günter Kluge, schrieb er weiter, hatte übrigens Glück. Der in Gefangenschaft gezüchtete Fisch spuckte das Stückchen Hand wieder aus. Im Krankenhaus konnte es dem Museumsdirektor wieder angenäht werden. Die Tatsache, dass der Vorgang bereits 8 Jahre zurückliegt, fällt ebenfalls unter den Tisch. Aktualisieren heißt sowas bei Bild. Es folgten dann viel knapper Daten zur Ausstellung mit dem Hinweis, dass diese Fische nach Beendigung der Ausstellung versteigert würden. Ich hatte schon vor, sie als mein Geschenk für die Bildredaktion zu ersteigern, als symbolische Wappentiere. Aber dann taten mir die Fische doch leid. Nach Erscheinen des Artikels bekommt der Museumsleiter, der gerade krank zu Hause liegt, jede Menge Anrufe sensationsgieriger Mitbürger aus aller Welt und Beileidsbesuche von Freunden, die einen Blick auf seine misshandelte Hand werfen wollen. Er selbst rührt sich nicht und verlangt auch keine Gegendarstellung. In jeder Provinzzeitung hätte der Chefredakteur einen gepfefferten Brief erhalten. Alles, was passiert, ist ein sehr dezentes Interview in der Neuen Hannoverschen Presse mit dem Piranha-Opfer, das den Wahrheitsgehalt dieser und anderer blutrünstiger Geschichten beschreibt. Es ist von einer Boulevardzeitung die Rede, Bild wird nicht mal beim Namen genannt. Auch vom Vorsitzenden der Aquarienfreunde kommt kein Protest. Der ist zufrieden, weil so viele Besucher kommen, 6.000 in einer Woche, die dann bedauernd feststellen müssen, dass die harmlosen Piranha-Babys sie wirklich nicht das Gruseln lehren konnten. Denn sie wissen, was sie tun. Bild hatte auf seiner Titelseite wieder einmal alles versammelt, was des Verlegers Herz begehrt. Chimeks Todeswunsch vom Löwen zerrissen. Dissidenten, nur der Lagerhund, war menschlich zu mir. Darin friedlich eingebettet, Stoltenberg CDU siegte, neben der Grauensgeschichte, aus Angst vor Frühjahrsputz, Hausfrau erschlug sich mit Hammer. Über die Vorgeschichte des Bildartikels erfuhren die Leser nichts, ebenso wenig über die Folgen. Eine nicht eingeplante und nicht angekündigte Bild-Fortsetzungsgeschichte. Das Besondere daran ist, dass jemand dabei so unmittelbar direkt ums Leben gebracht wird und die Klarheit besitzt, in einem Abschiedsbrief die Todesursache Bild so deutlich beim Namen zu nennen. 4 Tage nach dem Bildartikel über den Selbstmord seiner Frau schrieb ihr Ehemann, der Handwerksmeister Karl K., folgende Briefe. Meine lieben Kinder, nach dem Tod von Mutti war mein Schmerz unsagbar groß. Wir hatten noch viele gemeinsame Pläne, euch wollten wir auch noch unterstützen und ich hätte euch noch viel helfen können. Ich hatte mir fest vorgenommen, weiter mit euch durchs Leben zu gehen. Aber seit der Geschichte mit Bild bin ich total zerbrochen. Ich wollte zuerst diesen Verbrecher, den Bildreporter, umbringen. Aber ihr sollt keinen Vater als Mörder haben. Durch meinen Tod aber ist er zum Mörder geworden. Ich konnte so einfach nicht mehr unter die Leute gehen. An die Justiz: Man darf solche skrupellosen Leute von Bild nicht frei herumlaufen lassen, sonst morden sie immer weiter und zerstören noch mehr Familien. Sie machen ihren Profit mit Zerstörung von Familienglück und Mord. Kann es größere Verbrechen geben? Wir waren immer eine ehrenhafte Familie. Dass meine Frau in einer schweren Krankheit litt, der sie letzten Endes erlag, darf man einfach nicht so in den Schmutz ziehen. Es tut mir unsagbar leid, aber seit das mit der Bild-Zeitung passiert ist, weiß ich einfach keinen Ausweg mehr. Die Schande kann ich nicht überwinden. Ich klage die Bild-Zeitung des Mordes an. Wer etwas Ehrgefühl und Verstand hat, sollte dieses Lügenblatt nicht kaufen. Bin zum ersten Mal in meinem Leben vollkommen hilflos, hätte nie geglaubt, dass so etwas möglich ist. Mit den Auspuffgasen seines Wagens vergiftete sich K. in seiner Garage. Sein 15-jähriger Sohn fand den toten Vater, als er um 11 Uhr aus der Berufsschule kam. Die Verzweiflung und völlige Hilflosigkeit des Mannes hat ihre Ursache in einer ganz normalen Einschleich- und Überrumpelungstechnik eines geschulten Bildreporters. Über Kanäle aus dem Polizeiapparat hatte er vom Selbstmord der Frau K. erfahren. Er weckte den Eindruck, er komme von der Polizei und seine Aufgabe sei es, Selbstmordfällen nachzugehen und sich ganz allgemein damit zu befassen. Nach Aussage der Söhne nahm ihr Vater an, er hätte es mit einem Angestellten eines Hamburger Polizeiinstituts zu tun, das die Hintergründe von Selbstmorden erforschte und dass er mit seinen Auskünften möglicherweise anderen Suizidgefährdeten helfen könne. Bildreporter Kartmann später zu einem Kollegen: Der Mann hat wohl geglaubt, ich wäre Polizeipsychologe oder sowas. Eine Stunde lang täuschte er Karl K., dann hatte er genug Nebensächlichkeiten und Äußerlichkeiten aus ihm herausgeholt, um das Bildklischee mit der Angst vor dem Frühjahrsputz ausfüllen zu können. Die wirklichen Hintergründe des Selbstmords waren für Bild nicht schlagzeilenträchtig genug. Frau K. war seit 15 Jahren nach einem Kindbettfieber gemütskrank, hatte bereits mehrere Selbstmordversuche hinter sich und war nach Klinikaufenthalten in ständiger ärztlicher Behandlung gewesen. Die Todesursache wurde einer miesen und billigen Schlagzeile wegen ins rein Abstruse hin verfälscht. Frau K. hatte sich erhängt. Herr K. hatte den Betrug geahnt, als ihn Nachbarn informierten, dass sein Haus fotografiert würde und nach Bildern seiner Frau gefragt worden sei. Nachdem er am nächsten Morgen die Bild-Zeitung am Kiosk gekauft hatte, traute er sich der Nachbarn wegen nicht mehr aus dem Haus. Dazu kam, dass sein jüngster Sohn erst über Bild erfuhr, dass seine Mutter Selbstmord begangen hatte. Herr K., der sich nach dem Selbstmord seiner Frau noch aufgerafft hatte, seinem ältesten Sohn, der gerade geheiratet hatte, beim Hausbau zu helfen, war nach dem Bildartikel wie gelähmt. Zu seinem ältesten Sohn: Ich kann nicht mehr, ich kann keine Schraube mehr reindrehen. Sein Sohn: Er traute sich nicht mehr auf die Straße, nur nachts, wenn er sowieso nicht schlafen konnte. An den Abenden vor seinem Selbstmord äußerte Karl K. seinem ältesten Sohn gegenüber: Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, bin nur spazieren gegangen und musste immer wieder an den Artikel in der Bild-Zeitung denken. Es wäre anzunehmen, dass auch einem noch so skrupellosen und abgebrühten Bildtäter das Gewissen schlägt, wenn er so direkt und unmittelbar den Tod eines Menschen zu verantworten hat. Aber das ist nicht so. Die Gesetzmäßigkeiten, die ihn bestimmen, und die Richtlinien für seine Arbeit sind so unmenschlich und gnadenlos, dass ihn selbst hier noch die Verkäuflichkeit und erneute Verwertung der Story interessieren. Für eine vierstellige Summe bietet er die Fortsetzungsgeschichte einer Illustrierten an. Wieder mal einmalig diese Art, sich umzubringen. Einmalig auch das Motiv für diesen neuen Selbstmord. Das Entsetzliche an dem ganzen Fall ist: Gallig Kartmanns Methode, über Leichen zu gehen, ist überhaupt nicht einmalig. Es ist das Handwerkszeug oder besser die publizistische Tatwaffe der meisten gestandenen und erfolgreichen Bildreporter. Bild zum 50. Es fing alles ganz harmlos an und es gab etwas umsonst. Ein wahres Danaer-Geschenk, wie sich Jahre später herausstellte. Am 24.06.1952 ließ Axel Cäsar Springer die erste Ausgabe der Bild-Zeitung kostenlos verteilen. Der abergläubige Verleger hatte sich für den ersten Erscheinungstag von seiner Hausastrologin eigens eine günstige Sternenkonstellation vorhersagen lassen. Zunächst erschien Bild ohne Anzeigen, für 10 Pfennig mit 4 Seiten Umfang, vorn und hinten Fotos mit Texten und in den Mittelseiten eine dünne Mischung aus Sport, Klatsch und Tratsch, Horoskop und Kochrezepten. Das Blatt ging nicht, die Auflage stagnierte bei 200.000. Nun wurde das Konzept geändert. Weniger Bilder, mehr Text und auf der Frontseite die Schlagzeile mit dem Holzhammer. Nun wurden noch weniger politische Themen und noch mehr Unterhaltung präsentiert. Das war für die Deutschen in der Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders, Bildschlagzeile »Wir sind wieder wer«, Springers Leitsatz »Als ich Bild schuf«, habe ich vor allem an eins gedacht, dass der deutsche Leser auf keinen Fall eins will, nämlich nachdenken. Das heißt im Bildjargon so viel wie »Schwamm drüber«. Die Nutznießer und Schuldigen von einst wurden Ehrenmänner der neuen Gesellschaft, die Opfer vergessen. Wer im kommunistischen oder sozialistischen Widerstand war, galt schon wieder als Vaterlandsverräter. Die Auflage begann zu klettern, die Anzeigen flossen, Bild kam in die Gewinnzonen. Ein Presseforscher schrieb später, wäre ein Historiker späterer Jahrhunderte auf die ersten 6 Jahrgänge der Bild-Zeitung angewiesen, so könnte er die wichtigsten politischen Ereignisse kaum in Umrissen konstruieren. Sie kommen zum großen Teil nicht vor. Kritik an diesem Presseprodukt wurde damals nur zögernd laut. Der französische Deutschland-Experte Professor Alfred Grosser nannte Bild einen Prototyp des verdummenden und abstumpfenden Sensationsblattes. Bundespräsident Professor Theodor Heuss sprach von einer geradezu fürchterlichen Tageszeitung. Peter Bönisch, Chefredakteur von 1961 bis in die 70er Jahre, der Schlagzeilen wie Schlagstöcke zu handhaben wusste, putschte die Auflage auf über 4 Millionen. Der Inhalt wurde immer aggressiver, reaktionärer und noch seichter. Bild wurde damals zum Zentralorgan des Rufmordes. Bild gab nach eigenem Selbstverständnis bundesweit den Ton an. Bild sagt, wie es ist, hieß das Motto. Bild versuchte sogar, als sein Verkaufspreis von 10 auf 15 Pfennig stieg, in Bonn eine 15-Pfennig-Münze durchzusetzen. Springer hatte auf seine politische Macht gesetzt, mit der er in Hamburg seit Kriegsende Politik machte. So kommentierte er die Wahl von Herbert Weichmann, einem rechten Sozialdemokraten, zum Bürgermeister: Ich habe in Hamburg den ersten Juden zum Bürgermeister gemacht. Der Pressezar und Meinungsmache-Diktator entwickelt Anflüge von Größenwahn. Wenn wir die Bild-Zeitung auf über 5 Millionen haben, dann werden wir den Leuten befehlen, auf Händen zu laufen, und sie werden es tun, prahlt er gegenüber seinem alten Verlegerfreund John Jahr. Er bezeichnet Bild wiederholt als seinen Kettenhund, mit dem er einschüchtern und bedrohen und falls angebracht politische Gegner niedermachen und zur Strecke bringen kann. In einer vom Psychologen für die Blattmacher erstellten vertraulichen sogenannten Psychoanalyse der Bild-Zeitung zeigt das Blatt unverhüllt sein wahres Gesicht. Ein Mittel, um provozierte Ängste und daraus sich ergebende Aggressionen zu verarbeiten, ist die aggressive Haltung, die Bild an den Tag legt. Einfluss und Macht der Zeitung, die als rücksichtslos und brutal erlebte Härte und Durchschlagskraft, geben dem Leser die Möglichkeit, sich mit diesem überlegenen Angreifer zu identifizieren. An anderer Stelle wird der verdummte und entmündigte Leser heraufbeschworen und eine Art Über-Ich-Instanz. Bild übernimmt in gewissen Bereichen eine Elternrolle. Man beugt sich einer festen Autorität. Bild ist männliche Autorität und mütterliche Fürsorge gleichzeitig. Und noch eine Anmaßung. Bild als oberster Volksgerichtshof. Bild heißt es dort, sei Berichterstatter und Richter zugleich. Es gibt kein zweites Dokument aus dem Hause Springer, das die antidemokratische Einstellung des Verlegers und die Verachtung des Lesers klarer entlarvt. Angesprochen wird nicht der mündige Bürger, sondern der orientierungslose, psychisch und sozial unsichere Leser, der teils aus provozierter Angst und teils aus der Suche nach Autorität immer wieder zu dem Massenblatt greift. Bild zieht autoritäre Persönlichkeiten im Sinne der von Adorno und Horkheimer entwickelten kritischen Theorie heran. Wenn sie unter sich sind, drückt sich bei den Blattmachern tiefe Verachtung und Zynismus den eigenen Lesern gegenüber aus. So sprach Peter Böhnisch im internen Kreis gern von den Primitivos und meinte damit nicht etwa seinesgleichen, sondern die als Auflagenfutter herhaltenden für dumm verkauften Bildleser. Der Springer-Mentor Hans Zehrer, früherer NS-Ideologe und engster Vertrauter und Berater Springers, nannte die Bildleser quicklebendige, moderne, muntere Analphabeten. Am 2. Juni 1967 wird Benno Ohnesorg bei einer Anti-Schah-Demonstration von einem Polizisten erschossen. Ein halbes Jahr zuvor empfahl Bild, Polizistenhiebe auf Krawallköpfe, um den möglicherweise doch vorhandenen Grips locker zu machen. Jahrelang hatten vor allem in Berlin Bild und BZ gegen Studenten gehetzt, mit Schlagzeilen wie diesen. Kein Geld für langbehaarte Affen. Da hilft nur noch eins, Härte. Jetzt wird aufgeräumt. Unruhestifter unter Studenten ausmerzen. Bild diffamiert die gesamte Studentenbewegung als rote SA. In diesem hochgeputschten Klima findet sich ein Vollstrecker. Der Hilfsarbeiter Josef Bachmann, ein regelmäßiger Bildleser, schießt am 11. April 1968 auf Rudi Dutschke und verletzt ihn lebensgefährlich. An den Spätfolgen stirbt Dutschke 12 Jahre später. In West-Berlin ziehen in der Nacht 5000 Demonstranten zum Sitz des Axel Springer Verlags. Insgesamt protestieren mehr als 400.000 Menschen in 27 Städten und versuchen die Auslieferung der Zeitungen zu verhindern. In ohnmächtiger Wut zünden sie Springer-Autos an, die Polizei schlägt mit aller Härte zurück. In West-Berlin liefert ein Agent Provokateur des Verfassungsschutzes den Demonstranten Molotow-Cocktails. Bild erscheint am nächsten Tag mit der Schlagzeile Terror in Berlin. Hans-Magnus Enzensberger fordert den Kampf gegen die mörderische Manipulation, für die in Deutschland der Name Springer und Bild-Zeitung steht. Wolf Biermann singt 3 Kugeln auf Rudi Dutschke, ein blutiges Attentat, die Kugel Nummer 1 kam aus Springers Zeitungswald. Die Bild-Zeitung war einer der Geburtshelfer des deutschen Terrorismus, der wiederum neben der DDR lange Jahre ihr liebstes Feindbild wurde. Wenn der Verleger zuweilen über Bild philosophierte, konnte der Eindruck entstehen, es handle sich hierbei geradezu um eine karitative Einrichtung. Originalton Springer: Bild ist eine Zeitung, die seit jeher in Großaktionen Verfolgten und Gefährdeten beisteht, Armen hilft, Kranken Linderung bringt und nichts von jenen bösartigen, ebenso intelligenten wie letztlich dummen Blättern hat, deren zersetzender Intellektualismus allgemein nicht als verderbenbringend erkannt wird. Zersetzender Intellektualismus. Diese Sprache hat ihre Wurzeln in einer Zeit, mit der der bekennende Philosemit und Israel-Mäzen ansonsten nicht gerade liebäugelte. Jedoch über Bild propagierte er eine deutschtümelnde Volksgemeinschaftsideologie, die eher einem autoritären Untertanenstaat und weniger einer emanzipierten Demokratie verpflichtet war. Diese deutsche Jugend im Zusammenhang gesehen ist ja ganz in Ordnung. Diese Jugend, die morgens in die Fabriktore geht und die Lehrlinge, die ihre Lehrzeit abdienen. Und in einem Kommentar im Bild: Aber die Theorie von der Gleichheit aller Menschen ist das Todesurteil für echte Freiheit. Freiheit für Terroristen, Freiheit für Radikale, Freiheit für Umsturz, Freiheit für hemmungslosen Sex, Freiheit für Abtreibung, Freiheit für jede Unappetitlichkeit. Womit er sicher nicht die Unappetitlichkeit und Geschmacklosigkeiten der Bild-Zeitung gemeint hat. Und an anderer Stelle bekannte er: Das Wort Realität bringt mich noch um. Bild kassiert nach wie vor die meisten Rügen vom Presserat, aber die beeindrucken nicht und landen dort, wie mir der frühere Chefredakteur Tietje in einem Streitgespräch süffisant mitteilte, im Papierkorb. In einem langjährigen Rechtsstreit mit Bild, in dem ich letztlich obsiegte, bescheinigte der Bundesgerichtshof in einem erstaunlichen Grundsatzurteil, dass es sich bei der Bild-Zeitung um so wörtlich eine Fehlentwicklung des Journalismus handle und die Bild-Zeitung mache über Emotionen und Vorurteile durch ihre Tendenz, gegen Minderheiten aufzutrumpfen und Hass und Angst zu schüren, Politik. Bild erreicht über 10 Millionen Leser, hat eine flächendeckende Verbreitung und damit die Möglichkeit, gezielt Stimmungsmache zu betreiben und Feindbilder zu schaffen. 1992 entfacht Bild eine kontinuierliche Hetze gegen Asylbewerber. Schlag auf Schlagzeile werden Flüchtlinge und Asylbewerber erbarmungslos ausschließlich als Schmarotzer einer Landplage gleich dargestellt. Staatsnotstand Asyl, wieder 48.985 da. Asylbewerber zwang Deutsche zur Heirat. Vergewaltigt, mit Wasserschlauch geprügelt, in Moschee geschleppt. Miethai ekelt Deutsche raus für Asylanten. Einer kam als Jürgen Klinsmann, Asylbetrüger und ihre miesen Tricks. Asyl, Asyl, jetzt kommen sie als Touristen. Motiv Sex, falscher Asylant erschlug 9 Frauen. Deutsches Essen schlecht, Asylanten im Hungerstreik. Deutsche Familie muss Asylanten aufnehmen. Amtmann Müller, was mir Asylbewerber so erzählen. Ich Asyl, ich Johnny Walker. Nix Suppe, Mark Mark, Asylanten entführten Amtmann. Deutsches Mietrecht, Rentner muss raus für Asylanten. Das Boot ist voll. Die Flut steigt. Wann sinkt das Boot? Fast jede Minute ein neuer Asylant. Dieses Einhämmern von ausschließlich bedrohenden Negativklischees entfacht in benachteiligten Bevölkerungsschichten eine regelrechte Pogromstimmung, die sich im Mordbrandanschlag gegen eine türkische Familie in Mölln entlud. Heuchlerische Folgeschlagzeile im Bild: Die Schande von Mölln, diese Irren machen unser Land kaputt. Ein Kommentar zu den Tätern von Mölln oder doch eine Art Selbstanzeige. Ich bin im Besitz von Abschiedsbriefen von Menschen, die von Bild im wortwörtlichen Sinne gerufmordet wurden und in ihrem Abschiedsbrief Bild für ihren Tod verantwortlich machen. Jüngst bekannt gewordener Fall, der Rufmord am Schauspieler Raimund Harmsdorf. Seewolf Harmsdorf in der Psychiatrie, mit aufgeschnittenem Handgelenk von der Polizei aufgegriffen, lautete die Bildschlagzeile, und es folgte im Text eine monströse Beschreibung seines Lebens. Eine reine Erfindung. Der Schauspieler hatte nie einen Selbstmordversuch unternommen und befand sich nach einem Klinikaufenthalt wegen seiner Parkinson-Erkrankung auf dem Weg der Besserung. Lies Bild, da steht mein Todesurteil drin, ich werde nie mehr ein Engagement bekommen, teilte er seine Lebensgefährtin mit und nahm sich noch in derselben Nacht das Leben. Bild als oberster Volksgerichtshof schürt kontinuierlich Stimmungen, die den Ruf nach der Todesstrafe laut werden lassen. Regelmäßig erfolgen Vorverurteilungen, wenn es für eine Totschlagzeile taugt. Noch kürzlich sprach der Presserat eine Rüge aus, weil Bild in bekannter Manier einen spanischen Taxifahrer als perverses Taximonster mit Foto und Adresse als Vergewaltiger einer jungen Frau überführte. Das Doppelleben des Taximonsters, das sich seine Opfer abends suchte. Der Freispruch wegen erwiesener Unschuld rehabilitierte ihn zwar juristisch, die Anprangerung und Vorverurteilung durch Bild wirkt jedoch nachhaltiger. Nach wie vor wird ihm das Bildurteil als Schuldzuweisung von Nachbarn und Fahrgästen in einer Kleinstadt bei Köln vorgehalten. Einem anderen von Bild Vorverurteilten helfen auch die 45.000 Mark Schmerzensgeld nicht, die der Hamburger Anwalt Helmut Jipp für ihn erstritt. Mit Foto wurde Rainer M. als Deutschlands schlimmster Kinderschänder bundesweit in die Schlagzeilen gezerrt. Abscheulich! Er soll in 2 Montessori-Kindertagesstätten in Borken und Coesfeld 250 Jungen und Mädchen missbraucht haben. Unfassbar! Der Mann ist auf freiem Fuß. Die Justiz lässt ihn frei herumlaufen. Allerdings nicht mehr lange. Wenn Bild als oberste Justizaufsichtsbehörde aktiv wird, kann auch mancher Staatsanwalt dem Druck der Straße nicht widerstehen. Die durch Hysterie geschürten Verdächtigungen fielen vor Gericht in sich zusammen. Der Angeklagte wurde freigesprochen und juristisch voll rehabilitiert. Es nutzte ihm nichts. Das mächtigere Bildurteil wirkte in seiner Umgebung nach. Er musste seinen Wohnsitz in eine anonyme Großstadt verlegen und ist heute noch stark traumatisiert. Wer auch immer gegen Bild gewinnt, hat am Ende doch verloren. Ich war als simulierender Bildreporter dabei, als ein Chefreporter Einbrüche zur Fotobeschaffung anempfahl mit dem Bekenntnis: Ich habe auch schon mal eingebrochen, jeder gute Bildreporter muss einbrechen. Weil bei Bild die Devise lautet: Ohne Fotos keine Geschichte, arbeiten die Bildtäter auch mit Nötigung, suchen die Eltern eines ermordeten Kindes heim und pressen ihn Privatfotos ab mit der Lüge: Wenn sie uns die nicht freiwillig rausgeben, haben wir eins aus dem Leichenschauhaus. Es gab eine Zeit, da unterschrieben tausende Menschen, Bild keine Interviews und Informationen mehr zu geben. Künstler, Schriftsteller, Professoren und 200 Landtags- und Bundestagsabgeordnete. Darunter auch Oskar Lafontaine, der von Schweinejournalismus sprach und heute ständiger Kolumnist der Bild-Zeitung ist. Gerhard Schröder, der spätere Bundeskanzler, war auch dabei. Heutzutage outet er sich in und für Bild, steht für ein Bildfoto sogar Kopf und tut kund, dass er ohne Bild, Bams und Glotze, so wörtlich, nicht regieren könne und nimmt sich einen Bildjournalisten als ständigen Berater und stellvertretenden Regierungssprecher. Stoiber zieht nach und stellt sich einen ehemaligen Bildchef als Wahlkampfberater zur Seite. Es entsteht der Eindruck, Bild regiert mit. Auf jeden Fall gilt, gegen Bild wagt kaum jemand mehr zu regieren. Schon der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt kapitulierte, so wörtlich: Es kommt einem politischen Selbstmord gleich, sich mit Bild und der Springerpresse anzulegen. Dass Bild jetzt die Dreistigkeit besitzt, seine 50-jährigen Schandtaten auch noch abfeiern zu lassen, ist mehr als unverfroren. Oder hat sich Bild in den letzten 2 Jahrzehnten etwa doch geläutert, wie es die neuen Bildchefs in einer Art Vorwärtsverteidigung weismachen möchten? Zitat: Wallraff war ein heilsamer Schock für uns, so zum Beispiel Bild-Ex-Chefredakteur Bartels. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ein Ableger der Bild ansonsten nicht übermäßig kritisch gegenüberstehenden FAZ, stellt als Resümee einer ganzseitigen Analyse zur 50-Jahr-Feier fest: Im Kern ist die Bild-Zeitung die alte, ein entsetzliches, menschenverachtendes Blatt. Gegen Grundgesetz Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, verstößt Bild ganz regelmäßig und mit der größten Selbstverständlichkeit. Um Frauen mit verächtlich machendem Text und im Bild voller Unterwürfigkeit zum Luder abzustempeln, nimmt Bild zuvor die Rolle des Luden, des klassischen Zuhälters ein. Oft bedarf es des Mitspielens der Prostituierten, um der Verluderung zur Vollendung zu verhelfen. So ein erbarmungswürdiges und zugleich erbärmliches Bildgeschöpf offenbarte sich mir kürzlich. Einerseits beklagte sie sich, dass Bild über ihr Privatleben regelmäßig rufschädigende Lügen verbreite, die sie sich gefallen lassen müsse, da sie andererseits, so rechtfertigte sie sich, Bild ja dankbar sei, denn ohne Bild gäbe es mich doch gar nicht. Derartige Homunkuli, die ihre Seele und alles Übrige an Bild und im Verbund an Bunte, ähnliche Blätter und ans Privat-TV verkauft haben, sind inzwischen eine Gesellschaft für sich. Showstars, abgehalfterte Schauspieler, austauschbare Politiker feiern sich und lassen sich untereinander abfeiern. Eine wirklich vorbildliche, feine Gesellschaft. Das Hamburger Landgericht formuliert in einem Urteilsspruch aufgrund langjähriger leidvoller Erfahrungen mit ihrem renitentesten Dauerkunden resignierend: Es ist der Antragsgegnerin, der Axel Springer AG, schon oft von gerichtlicher Seite gesagt worden, dass der Schutz der Persönlichkeit auch für die Bild-Zeitung gilt. Dennoch mag sich die Antragsgegnerin nicht daran halten. Die Springer Hausjustiziarin gesteht in Bezug auf die Bild-Zeitung ein: Ich bin zuständig für Schmutz und Schund. Bild scheint unverbesserlich. Im juristischen Sinn ein gemeingefährlicher Hangtäter, vor dem die Zivilgesellschaft dauerhaft geschützt werden müsste. Am sichersten wäre sicher Sicherungsverwahrung. Jedoch diese letzte Maßnahme ist vom Gesetzgeber ausschließlich gegen einzelne gemeingefährliche Wiederholungstäter vorgesehen. Vielleicht griffe hier schon eher der Paragraph Bildung einer kriminellen Vereinigung. Allerdings, wer es wagt, dies öffentlich auszusprechen, dürfte schon bald der Selbstjustiz dieser gewaltigen und gewalttätigen Übermacht zum Opfer fallen. 50 Jahre Journalismus als Menschenjacht, Fälschung und Sensationsmache, wirklich kein Grund zum Feiern. Dienstag, 16. Juli 1985. Heinrich Böll ist tot. Es wird dunkler und kälter, mitten im Sommer. Hein, du hast hingeschmissen. Du hast an allem gelitten und geholfen, selbst da, wo gnadenlose Jagd angesagt war. Mit manchen Ehrungen, die du über dich ergehen lassen musstest, haben sich deine Ehrer mehr Ehre angetan als dir. Und gegen deine Lobredner von Staatsseiten und ein paar Aasgeier von der Kritikerzunft, die dich zu Lebzeiten nicht mundtot machen konnten, kannst du dich nun nicht mehr wehren. Die deine Werke nicht lesen, werden dir ein monumentales Denkmal setzen. Sie wollen dich und das Aufrührerische deiner Gedanken einmauern. Es gibt keinen, der an deine Stelle treten und dich ersetzen könnte. Wir sind ärmer geworden. Wir können von dir lernen. Das Richtige auch zum nicht opportunen Zeitpunkt zu sagen und zu tun. An den Menschen und nicht an Institutionen zu glauben. Keiner starren Ideologie zu verfallen, den jeweils Mächtigen zu misstrauen. Und wenn wieder Gleichschritt angesagt, zu stolpern, um aus dem Tritt zu kommen, eher desertieren als zu marschieren. Widerstand leisten, nicht erst, wenn's zu spät ist, in Diktaturen. Leben und Werk nicht trennen. So wie du es vorgelebt, so bist du nicht tot. Ganz unten. Ich erfahre, dass die August-Thyssen-Hütte in Duisburg schon seit längerer Zeit die Stammbelegschaft abbaut und über Subfirmen billigere, willigere und schneller zu heuernde und auch zu feuernde Leiharbeiter einstellt. Seit 1974 wurden rund 17.000 Stammarbeiter entlassen. Viele ihrer früheren Arbeiten machen jetzt Männer von Subunternehmen. Insgesamt hat Thyssen allein in Duisburg 400 solcher Firmen unter Vertrag. 3 Uhr früh aufstehen, um 5 Uhr auf dem Stellplatz der Firma Remmert, Autobahnabfahrt Oberhausen-Buschhausen zu sein. Remmert ist ein expandierendes Unternehmen. Auf zeitgemäßem grünem Firmenschild steht Dienstleistungen. Remmert beseitigt Schmutz in jedweder Form. Fein- und Grobstaub, Giftschlamm und Müll, stinkende und faulende Öle, Fette und Filterreinigung bei Thyssen, Mannesmann, MAN und sonst wo immer. In der Firma Remmert integriert ist wiederum die Firma Vogel. Vogel verkauft uns an Remmert und Remmert vermietet uns weiter an Thyssen. Den Hauptbatzen, den Thyssen zahlt, je nach Auftrag und Staub, Schmutz oder Gefahrenzulage, zwischen 35 und 80 Mark pro Stunde und Mann, teilen sich die Geschäftspartner. Ein Almosen von 5 bis 10 Mark wird von Vogel an den Malocher ausgezahlt. Ein Vorarbeiter steht vor einem abfahrbereiten schrottreifen Kleinbus und hakt auf einer Liste Namen ab. Neu, fragt er mich, Ali, kurz und knapp. Ja, ist die Antwort. Schon hier gearbeitet? Mir ist nicht klar, ob die Antwort nützlich oder hinderlich für meine Einstellung sein könnte, darum zucke ich Ali vorsichtshalber mit den Schultern. Du nix verstehen, geht er auf mich ein? Neu, gebe ich das Stichwort zurück. Du gehen zu Kollega in Auto, sagt er und zeigt auf einen klapprigen Mercedes-Kleinbus. Das war alles. So einfach erfolgt eine Einstellung in einem der modernsten Hüttenwerke Europas. Keine Papiere, nicht mal nach meinem Namen wird gefragt, auch meine Staatsbürgerschaft scheint vorerst keinen in diesem internationalen Unternehmen von Weltrang zu interessieren. Mir soll es recht sein. In der Karre sitzen 9 Ausländer und 2 Deutsche zusammengequetscht. Die beiden Deutschen haben es sich auf dem einzigen festmontierten Sitz bequem gemacht. Die ausländischen Kollegen sitzen auf dem kalten, ölverschmierten Metallboden des Wagens. Ich setze mich zu ihnen, sie rücken zusammen. Vollgepfropft, scheppernd und schlingernd setzt sich der Bus in Bewegung. Durchgerüttelt und durchgefroren endet für uns die Geisterfahrt nach 15 Minuten erstmal hinter Tor 20 bei Thyssen. Ein Kolonnenschieber stellt mir eine Stempelkarte aus. Ein Werkschutzmann von Thyssen einen Tagespassierschein. Er nimmt Anstoß an meinem Namen. Das ist doch kein Name, das ist eine Krankheit. Das kann doch kein Mensch schreiben. Ich muss ihn mehrfach buchstabieren. Sinirlioglu. Er notiert ihn dennoch falsch als Sinlocus und setzt ihn an die Stelle des Vornamens. Aus meinem zweiten Vornamen Levent wird der Nachname gemacht. Wie kann man nur so einen Namen haben, beruhigt er sich bis zuletzt nicht, obwohl sein eigener Szymanowski oder so ähnlich für einen Türken wohl auch seine Schwierigkeiten hätte und auf polnische Vorfahren schließen lässt. Die polnischen Arbeitsimmigranten, die im vorigen Jahrhundert ins Ruhrgebiet geholt wurden, waren im Übrigen ähnlich verfemt und erst einmal ghettoisiert wie heutzutage die Türken. Es gab Städte im Ruhrgebiet, in denen zu über 50% Polen lebten, die lange Zeit ihre Sprache und Kultur beibehielten. Während ich mich beim Stempeln etwas schwer tue, bemerkt ein deutscher Arbeiter, der durch mich einige Sekunden aufgehalten wird: Bei euch in Afrika stempelt man wohl auf dem Kopf. Der türkische Kollege Mehmet hilft mir und zeigt, wie man die Karte richtig herum reinsteckt. Ich spüre, wie die anderen ausländischen Kollegen die Bemerkung des Deutschen auch auf sich beziehen. Ich merke es an ihren beschämt resignierten Blicken. Keiner wagt etwas zu entgegnen. Ich erlebe immer wieder, wie sie auch schwerste Beleidigungen scheinbar überhören und wegstecken. Es geht mehrere Treppenabsätze in die Tiefe, das Licht sickert spärlicher, es wird immer düsterer, immer staubiger. Du meinst, es ist bereits jetzt ein wahnsinniger Staub, den man kaum aushalten kann. Aber es geht erst los. Du bekommst ein Pressluftgebläse in die Hand gedrückt und musst damit die fingerdick liegenden Staubschichten auf den Maschinen und in den Ritzen dazwischen aufwirbeln. Im Nu entsteht eine solche Staubkonzentration, dass du die Hand nicht mehr vor den Augen siehst. Du atmest den Staub nicht nur ein, du schluckst und frisst ihn. Es würgt dich. Jeder Atemzug ist eine Qual. Du versuchst zwischendurch die Luft anzuhalten, aber es gibt kein Entfliehen, weil du die Arbeit machen musst. Der Vorarbeiter steht wie der Aufseher eines Sträflingskommandos am Treppenabsatz, wo ein wenig Frischluft reinzieht. Er sagt: Beeilung, dann seid ihr in 2-3 Stunden fertig und dürft wieder an die frische Luft. 3 Stunden, das bedeutet über 3000 Mal Luft holen, das bedeutet die Lunge vollpumpen mit dem Koksstaub. Es riecht zudem nach Koksgas, man wird leicht benommen. Während wir in Staubschwaden stehend den Staub vom Boden in Plastiksäcke schaufeln, stürzen Thyssen-Monteure, die einige Meter unter uns arbeiten, an uns vorbei und laufen die Treppe hoch ins Freie. Ihr seid bekloppt, in so einem Dreck kann man doch nicht arbeiten, ruft uns einer im Vorbeilaufen zu. Und eine halbe Stunde später beehrt uns ein Sicherheitsbeauftragter der Thyssen-Hütte mit seinem Besuch. Im Vorbeihasten und während er sich die Nase zuhält, teilt er uns mit: Die Kollegen haben sich beschwert, dass sie in dem Dreck, den ihr macht, nicht mehr arbeiten können. Macht gefälligst mal schnell, dass ihr damit fertig werdet. Und schon ist er wieder weg. Die Arbeit dauert bis Schichtschluss. Die letzte Stunde heißt, die schweren Staubsäcke auf dem Rücken die eiserne Treppe hoch ins Freie zu schleppen und in einen Container zu schmeißen. Trotz der schweren Knochenarbeit empfinde ich es wie eine Erlösung, oben kurz frische Luft schnappen zu können. Die Arbeitshandschuhe suchen wir uns in Abfalleimern oder Müllcontainern zusammen. Meist ölverschmierte oder eingerissene von Thyssen-Arbeitern, die sie weggeschmissen haben, nachdem die Hütte ihnen neue gegeben hat. Die Schutzhelme müssen wir uns kaufen oder man hat das Glück, mal einen stark ramponierten, weggeworfenen zu finden. Die Köpfe der deutschen Kollegen werden schützenswerter und wertvoller als die der Ausländer eingeschätzt. 2-mal riss mir der Vorarbeiter meinen Helm vom Kopf, um ihn deutschen Kollegen zu geben, die ihren vergessen hatten. Als ich Ali beim ersten Mal protestierte: Moment, hab gekauft, gehört mir, wies mich der Vorarbeiter in die Schranken. Dir gehört hier gar nichts, höchstens ein feuchter Dreck. Du kannst ihn dir nach der Schicht ja wiedergeben lassen. Da wirst du ruckzuck enteignet, ohne gefragt zu werden. Beim 2. Mal wurde ich mit einem neuen Deutschen eingeteilt, der seinen Helm kostenlos von Thyssen gestellt bekommt, aber im Augenblick noch ohne Helm arbeitete. Wieder sollte Ali seinen Kopf für ihn hinhalten. Diesmal weigerte ich mich. Ist privat, gehört mir. Darf der Vorarbeiter: Du ihm Helm geben, sonst ich dich entlassen, und zwar auf der Stelle. Der deutsche Kollege nahm es mit der größten Selbstverständlichkeit hin, dass sein Schutz zu meinen Lasten ging. Als ich Ali ihn darauf anspreche, meint er nur: Kann ich auch nichts dran ändern. Ich tue nur das, was man mir sagt. Musste dich woanders beschweren. Bin ich die falsche Adresse für? Später lässt er Ali auch noch seine Verachtung spüren. Ihr Vogelleute seid doch rein gar nichts. Euch kann doch keiner für voll nehmen. Für die paar Mark würde ich keine Schaufel in die Hand nehmen. Das heißt so viel wie: Du hast doch keinerlei Rechte. Dich gibt's doch offiziell gar nicht hier. Du hast weder Papiere, noch einen Arbeitsvertrag, noch sonst was. Es gibt Kollegen, die arbeiten monatelang durch, ohne einen freien Tag. Sie haben kein Privatleben mehr, sie werden nach Hause gelassen, weil es für die Firma billiger ist, dass sie ihre Schlafstellen selber bezahlen. Sonst wäre es eigentlich für sie praktischer, gleich auf der Hütte zu nächtigen. Es sind in der Regel Jüngere. Spätestens nach ein paar Jahren im Thyssendreck sind sie verbraucht und verschlissen, ausgelaugt und krank, oft fürs Leben. Für die Unternehmer sind sie Wegwerfmenschen, Austauscharbeiter. Es gibt ja genug davon, die Schlange stehen, um Arbeit zu bekommen und für jede, wirklich jede Arbeit dankbar sind. Dieser Verschleiß erklärt auch, warum selten jemand länger als ein, zwei Jahre diese Arbeit aushält. Oft genügen ein, zwei Monate, um einen Schaden fürs Leben zu bekommen. Besonders wenn Doppel- und Dreifachschichten angesagt sind. Ein knapp 20-jähriger Kollege arbeitet regelmäßig seine 300 bis 350 Stunden monatlich. Die Thyssenmeister wissen es, die Hütte profitiert davon, die Beweise werden auf Thyssen-Stempeluhren gedruckt und aufbewahrt. Ich, Ali, bin dabei, als uns der Vorarbeiter regelrecht zwingt, juristisch erfüllt es den Tatbestand der Nötigung, wieder mal eine Doppelschicht zu machen. Wir werden gerade im Bus zum Sammelplatz gefahren, wir sind fix und fertig. Einige sind im Sitzen schon eingeschlafen, als der Vorarbeiter unseren Bus stoppt und mir beiläufig sagt: Es wird weitergearbeitet, Doppelschicht. Einige protestieren, müssen, wollen nach Haus, sind total kaputt. Es wird ihnen klargemacht: Thyssen verlangt das, es wird weitergearbeitet. Der algerische Kollege Tijani, der unbedingt nach Hause muss, wird auf der Stelle entlassen. Er wird aus dem Bus rausgeholt und auf die Straße gesetzt. Er kann sehen, wo er bleibt. Der folgende authentische Dialog war vorausgegangen. Vorarbeiter: Ihr müsst länger machen heute, bis 22 Uhr. Algerischer Kollege: Ohne mich, bin doch kein Roboter. Vorarbeiter: Ihr müsst alle länger machen. Algerischer Kollege: Ich muss aber nach Haus, dringend. Vorarbeiter: Da brauchst du gar nicht mehr zu kommen. Das ist jetzt Not. Algerischer Kollege: Ich muss aber nach Haus. Vorarbeiter: Da brauchst du morgen auch nicht mehr zu kommen. Dann geh raus hier. Dann ist ihr Ende für dich. Schluss aus für immer. Vorarbeiter zu den anderen, die ängstlich schweigen: Ich brauch 40 Mann, morgen auch. Verlangt Thyssen von uns. Ich möchte auch Feierabend machen. Ich muss, mich fragt auch keiner. Ich habe heute Nachmittag einen Termin für meine Jacketkronen. Das geht auch nicht. Ende. Was wollt ihr überhaupt? Im Krieg, da ist alles noch viel schlimmer. Während der Pause in einem der kilometerlangen, düsteren und menschenleeren Gänge in der Sinteranlage 3 kommt ein Thyssenmeister in Begleitung eines Vorarbeiters auf uns zu. Sie kontrollieren, was wir bisher an Matsch und Sinterstaub weggeräumt haben. Denn vor allem an uns liegt es, ab wann die Anlage wieder anfahren kann. Der jüngere Meister fühlt sich durch das orientalische Aussehen Yusufs angeregt, in Ferienerinnerungen zu schwelgen. Bist du aus Tunesien? Yusuf bejaht. Meister: Tolles Land. Da fahren wir wieder hin dieses Jahr, ich und meine Frau, in Urlaub. Da kannst du dich fantastisch erholen und alles viel billiger als hier. Yusuf lächelt ihn dankbar und freundlich an. Es passiert nicht häufig, dass sich ein deutscher Vorgesetzter herablässt, mit einem Ausländer außerhalb der Arbeit zu reden, und es ist geradezu eine Seltenheit, dass er sich auch noch positiv über dessen Heimatland äußert. Yusuf erklärt, dass seine Eltern in der Nähe des Meeres ein Haus haben, nennt die Adresse und lädt den Meister ein, wenn er demnächst in Tunesien ist, sie doch zu besuchen. Der Meister geht sofort darauf ein: Verlass dich drauf, ich komme. Du musst mir nur ein paar Adressen besorgen. Du weißt schon, was ich meine. Bei euch gibt's doch tolle Frauen. Was kostet das im Moment bei euch? Yusuf antwortet: Weiß nicht. Für 20 Mark kann man doch bei euch schon alles kriegen. Yusuf ist ganz offensichtlich in seinem Stolz verletzt und antwortet: Weiß nicht. Der Meister ist immer noch in seinem Element und lässt nicht locker. Hör mal, das sind doch ganz scharfe Frauen da bei euch, so richtige Wildkatzen. Wenn man denen erstmal den Schleier runterreißt, sind die doch echt geil. Hast du denn keine Schwester? Oder ist die noch zu jung? Bei euch muss man doch immer gleich heiraten. Yusuf versucht, seine Demütigung vor uns anderen Kollegen zu überspielen und sagt: Aber sie fahr doch mit Frau dahin. Meister, mach doch nichts. Die liegt doch den ganzen Tag am Strand und kriegt nichts mit. Ganz tolles Hotel, genau wie hier das Interconti. Kostet nur 2.000 für 2 Wochen. Mit allem drum und dran. Wir haben da mal einen Abstecher gemacht in das andere Land. Na, sag schon, wie heißt das noch? Yusuf erträgt's nicht länger, wendet sich ab und sagt: Muss zur Toilette. Der Vorarbeiter nimmt es zum Anlass, sich bei uns niederzulassen, um ebenfalls in Urlaubsstimmung und in Schwärmen zu geraten. Er räkelt sich. Jetzt im Süden sein, keine Arbeit, immer Sonne und Frauen, Frauen. Zu mir Ali gewandt: Habe ich recht? Bei euch in Anatolien kann man doch schon für eine Ziege eine Frau kaufen. Als ich Ali unbeteiligt in eine andere Richtung schaue, fordert er mich heraus: Stimmt's etwa nicht? Wie bist du denn an deine Alte geraten? Die Deutsch immer meint, könnt alles kauf, antwortet Ali, aber die schönste Sach auf der Welt kriegst nicht für Geld, darum die Deutsch auch so arm, trotz ihr viel Geld. Der Vorarbeiter fühlt sich angegriffen und zahlt's Ali heim. Eure anatolischen Haremsdamen möcht ich nicht geschenkt haben, die sind doch dreckig, die stinken, die muss man erstmal gründlich abschrubben. Und wenn man die erstmal ausgezogen hat, den ganzen Plunder runter, ist man doch schon wieder schlapp. Yusuf nimmt mich Ali anschließend zur Seite und sagt: Ist nicht gut, dass wir Deutsch lernen und versteh. Immer viel Ärger. Besser so tun, als ob nicht versteh. Er erzählt von jüngeren arabischen Kollegen, die aufgrund ähnlicher Erfahrungen und Demütigungen die deutsche Sprache ganz bewusst nicht weiter erlernen und, egal was Meister sagt, immer Ja, Meister sagen. So gibt auch kein Palaver. Viele Toiletten in der Thyssen-Fabrik sind mit ausländerverachtenden Parolen und Fantasien beschmiert. Auf den Fabrikwänden sind häufig ausländerfeindliche Graffitis gesprüht und keiner sah sich veranlasst, sie zu entfernen. Die Beförderung. Ich fühle mich so kaputt und elend, dass ich es mir nicht mehr zutraue, die Arbeit bei Thyssen fortzusetzen, obwohl Ali genug Kollegen kennt, die trotz Krankheit oder Unfallverletzung weiter für Vogel schuften, die trotz Grippe und Fieber 16 Stunden durchhielten, aus Angst, dass sonst an ihrer Stelle ein neuer angeheuert würde. Ich kann es mir leisten, alles auf eine Karte zu setzen. Ich habe erfahren, dass Vogel Probleme mit seinem Kalfaktor und Chauffeur hat und versuche, über eine List den Job des Fahrers zu ergattern. Ali spielt im Folgenden die Rolle eines etwas tölpelhaften Übereifrigen, der bereit ist, sich für seinen Herrn zu opfern, notfalls über seine Leiche. Ich hab lern Karat, türkisch Spezialkarat, heißt Sisu. Ist natürlich kompletter Quatsch, ich kann kein Karate und Sisu ist finnisch und bedeutet auf Deutsch Ausdauer, Geduld, Beharrlichkeit. Aber das weiß er nicht. Ich ihne helf, wenn ihne einer was tut. Ich kann einen Schlag und dann ist er weg. Zur Bekräftigung meiner wilden Entschlossenheit donnert Ali mit voller Kraft seine Faust auf Vogels Schreibtisch. Vogel mustert Ali halb beeindruckt, halb irritiert. Wer will mir was anhaben? Fragt er zurück. Das ist ja auch gut so. Das soll ja auch so sein, dass du mich verteidigen willst. Aber welcher Schmutzfink will mir was tun? Ich jetzt nicht weiß Namen, sagt Ali. Aber ich ihm sag, wer Vogel will umbringen, muss Ali umbringen. Ich Vogels Mann. Es fällt ihm nicht auf, dass Ali in seinem Eifer ganz ungewohnt des Genitivs in der deutschen Sprache mächtig geworden ist. Vogel hat angebissen. Etwa 5 Minuten lang liest er aus Listen Namen türkischer und arabischer, jetziger und früherer Mitarbeiter vor, denen er offenbar Geld schuldet und die in seinen Augen jetzt alle potenzielle Mörder sind. Bei einigen Namen horcht Ali auf. Lässt sie sich nochmal wiederholen, schüttelt jedoch jeweils energisch mit dem Kopf, der Name des Rächers ist nicht dabei. Um keinen Kollegen tatsächlich in Verdacht zu bringen, erfindet Ali einen Phantomrächer, einen Araber, der Mitglied in einem türkischen Ringverein ist, der solche Pranken von Händen hat. Ali demonstriert es in der Luft und der zuletzt einen Deutschen, der ihn beleidigt und betrogen hat, mit Einschlag Halbgesicht weg. Ah ja, interessant, sagt Vogel. Kannst du denn gut Auto fahren? Kein Problem, sagt Ali. Chef konnt immer schlaf, wenn Ali fahr. Und ich kann auch reparier alles, wenn Auto kaputt. Eine komplette Lüge, aber ich, Ali, kann doch wohl darauf bauen, dass Vogels ziemlich neuer 280 SE Mercedes mit Sonderausstattung und allem möglichen Schnickschnack kaum reparaturanfällig sein wird. Vogel versucht, die neue Arbeitsplatzbeschaffungsaktion auch gleich wieder, wie es so seine Art ist, mit einem neuen Betrug einzuleiten. Du bist doch noch krank, sagt er. Pass auf, wir melden dich ab sofort bei der AOK an. Du gehst zum Arzt und lässt dich krank schreiben, dann brauche ich dir kein Geld zu zahlen, dann muss die Krankenkasse dir das zahlen und du fährst schon für mich. Es sollte eine schlimme Selbstverleugnung werden, Vogel in den folgenden Wochen zu kutschieren. An jeder Lenkbewegung mäkelte er rum. Fahr gefällig seriös, jetzt ist endlich Schluss mit dem Risikofahren. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Das sind Wertgegenstände, die du hier durch die Gegend fährst. Inzwischen hat sich Ali von der Kleidung her seinem Mercedes angepasst. Bügelfalten in der Hose, frisch gewaschenes weißes oder graues Hemd, Krawatte, keine klobigen, triefenden Arbeitsschuhe, sondern blank geputzte Halbschuhe aus Leder. Dennoch zählt Ali für Vogel nach wie vor zu den Untermenschen aus der proletarischen Unterwelt. Allein seine Adresse Dieselstraße ist wie ein Stigma. Da wohnt in seinen Augen der letzte Dreck im letzten Dreck und arbeitet direkt daneben im allerletzten Dreck. Als ich Ali, sein Chauffeur, wieder mal über eine halbe Stunde morgens in der Früh um 7 Uhr vor seinem Haus auf ihn zu warten habe, verspürt Ali das dringende Bedürfnis, mal zur Toilette zu müssen. Er klingelt und fragt Vogel, ob er mal auf dessen Klo darf. Vogel musste groß oder klein. Ich, Ali, alles. Vogel angewidert, ja, mach mal draußen. Ich, Ali, wo soll ich draußen? Vogel, machst du um die Ecke, irgendwo, geh schon. Ich, Ali, wo in die Ecke? Vogel, eh, ist doch scheißegal. Er schickt Ali auf die Straße wie einen Hund. Es gab auch keine Möglichkeit, in seinen Vorgarten zu scheißen, alles war von überall her einsehbar. Mir war danach, ihm einen Haufen direkt auf die Haube seines Mercedes zu setzen, direkt auf den Stern drauf. 10 Minuten später, als Vogel runterkommt, frag ich Ali ihn, ist Ihr Toilette kaputt, oder? Vogel, nein, die ist nicht kaputt, das machen wir nicht bei fremden Leuten und so weiter und so fort. Ich Ali, und wenn sie Gäste hab, müsse die immer rausgehen? Vogel in Verlegenheit zögert. Ich habe, wie gesagt, kaum Gäste, aber meine Arbeiter und Monteure kommen mir nicht auf meine Toilette drauf. Das wissen die aber auch alle, da fragt schon keiner. Er sinniert weiter, ich gebe auch fast keinem die Hand oder so. Und wenn mir jemand die Hand gibt, dann werden die Hände sofort hinterher gewaschen. Man sollte Vogel mal anlässlich einer Tatortbesichtigung auf die zwei uns zur Verfügung stehenden Toiletten führen, dreckstarrend. Toilettenpapier stellt die Firma nicht und sauber gemacht wird so gut wie nie. Eine der beiden Toiletten hat keine Tür. Da immer ein ziemlicher Andrang ist, hockt man sich auch so drauf. Mit Filzstift hat ein Deutscher auf diese Toilette geschrieben, nur für Kanaken. Die Intoleranz des anderen zu dulden, ist nichts anderes als Feigheit. Seit Solingen wurden tausende neue Anschläge bundesweit verübt. Solingen, Mölln, Hünxe, Rostock, Hoyerswerda und Guben sind jederzeit nach wie vor überall in Deutschland wiederholbar. Ob wieder Menschen verbrennen, erschlagen, zu Tode gehetzt werden oder nochmal soeben mit dem Leben davonkommen, ist reine Glückssache oft. Erst mit den Ereignissen der letzten Jahre wurde mir klar, was die Festung Europa bedeutet, wo sie errichtet, wie sie hermetisch abgeriegelt werden soll, wo demnächst Armeen aufmarschieren werden, um unser Europa abzuschirmen und abzusichern. Insgesamt wächst in den europäischen Zentren die Xenophobie. In der Bundesrepublik zeigt sich seit der Wiedervereinigung, dass sich einiges an unseligen deutschen Untugenden paart und damit potenziert, als da sind Untertanen- und Anpassungsverhalten, Blockwartmentalität, autoritäre Fixierungen im Osten und stromlinienförmiges Strebertum, Status- und Prestigegeprotze, Arroganz bis hin zu Herrenmenschenallüren im Westen. In den neuen Bundesländern leben Menschen, die häufig nur ein abverlangtes und heuchlerisches Lippenbekenntnis zum Internationalismus abzugeben hatten. Dort wurden zuerst diejenigen rausgeschmissen und verfolgt, die jahrelang im Arbeitsprozess unentbehrlich waren. Angolaner, Mosambikaner, Kubaner und Vietnamesen. Ich kenne persönlich Afrikaner, die sich im Osten aus Angst vor Gewalt, Anschlägen und Ausweisung versteckt halten, obwohl sie sich dort zu Hause fühlten, Partner und Familien hatten. In manchen Regionen herrscht Jagdstimmung. Obwohl Einwanderer bzw. Asylbewerber nur einen geringen Prozentsatz an der Gesamtbevölkerung ausmachen, werden sie zunehmend verantwortlich gemacht für Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit und angeblich steigende Kriminalität. Produziert wird das Feindbild von sozial benachteiligten Schichten der Bevölkerung, die von gewissenlosen Stimmungsmachern in Politik und Presse aufgehetzt bzw. unterstützt und flankiert werden, wobei von den wahren Ursachen gesellschaftlichen und persönlichen Elends abgelenkt wird. Der Ausländerhass wieder mal als Ventilfunktion. Mir kommt es außerdem oft so vor, als gäbe es zweierlei Maß bei der Bewertung von Rassismus. Die meisten Menschen in Deutschland waren garantiert für die Abschaffung der Apartheid in Südafrika. Aber sobald die Apartheid vor der eigenen Haustür stattfindet, Menschen in Ghettos gepresst und abgeschoben werden sollen, von Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten ausgeschlossen, geächtet, kriminalisiert und immer wieder vertrieben werden, gelten andere Maßstäbe. Mir kommt der Verdacht, dass die Bewertung des Rassismus für viele nur eine Frage der Distanz, räumlich wie zeitlich, eine Frage der Geografie ist. Je weiter die Probleme von uns entfernt sind, umso wärmer wird es uns ums Herz und umso mehr rührt es uns unter Umständen sogar an. Die Politbürokraten fühlen sich zunehmend den Stammtischen verpflichtet und ansonsten fortschrittliche Politiker sprechen hinter vorgehaltener Hand, wenn man sie persönlich darauf anspricht, von fehlender Akzeptanz, Bedauern und reden von zwar richtigen, jedoch nicht mehr mehrheitsfähigen Forderungen und machen ihre Aufwartung den letzten Traditionalisten, Schützen, Trachten, Spießervereinen und einen großen Bogen um das Roma- und Flüchtlingselend vor der eigenen Haustür. Von jeher wurden Taten in diesem Land durch Parolen, Ausgrenzungsideologien und Ausmerzungsfantasien angeregt und freigesetzt. Da fungieren reaktionäre Politiker und die ihnen verpflichtete Massenpresse häufig als geistige Brandstifter und Pogromhetzer mit Begriffen aus dem Katastrophenbereich wie Asylantenflut, Dämme gegen Asylanten, Zeitbombe, Springflut und Ähnlichem. Es ist noch nicht allzu lange her, da besann sich ein Repräsentant der germanischen Herrenrasse, der bayerische Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Stoiber, wieder mal auf die Überlegenheit der weißen Rasse im Original-NS-Ton. Da war von so wörtlich unzulässiger Durchrassung und Vermischung die Rede. Dies ist der braune Dung, auf dem rassistisch motivierte Gewalttaten gedeihen. Eine erneute Weltwirtschaftskrise, sich ausdehnendes soziales Elend in den zusammengebrochenen Ostblockstaaten könnten diese verordnete und nie erkämpfte Wohlstands- und in vielem nur Schein- und Fassadendemokratie zusammenbrechen lassen, gar nicht mal durch einen Militärputsch, sondern erstmal ganz legal durch Mehrheitsentscheid über Stimmzettel wie schon einmal. Die moderateren Diktatoren in Spee und telegenen Volksbeglücker à la Haider und Berlusconi hocken auch bei uns bereits in den Startlöchern und warten auf die Gunst der Stunde. Wir sollten auch nachdenken über so etwas wieder in Mode gekommenes wie übersteigerter Nationalstolz. Dieses amorphe, dumpfe, irrationale Gefühl wird verstärkt propagiert und soll an die Stelle von Internationalismus, Selbstkritik und Zivilcourage treten. Wer keine Selbstachtung hat oder keinen Grund, auf etwas Eigenes stolz zu sein, klammert sich gern an so etwas Übergeordnetes und Autoritäres. Das gibt es selbstverständlich auch in anderen Ländern zu Genüge. Unser saturiertes und gemästetes Wohlstandsland besteht unterschwellig immer noch aus deutschtümelndem Dünkel und Hochmut. Als ich vor einigen Jahren als türkischer Arbeiter in Köln auf einer Großbaustelle arbeitete, kam es nach Feierabend in einem Lokal zu einer Schlägerei. Als ich es mir als Türke erlaubte, nationalgesonnenen deutschen Thekenstehern vorzurechnen, dass sie ohne Zuwanderung und Renteneinzahlungen von uns Ausländern zu Beginn des nächsten Jahrtausends eine aussterbende, kinderfeindliche und vergreisende, jedenfalls nicht mehr selbstständig lebensfähige Gesellschaft darstellen würden und quasi sie auf uns angewiesen seien und nicht etwa umgekehrt. Heute leben 65% der Arbeitsimmigranten über 10 Jahre hier, 25% bereits über 25 Jahre. Das Grundrecht auf Asyl, das wesentlich eingeschränkt und erschwert wurde, ist zu einem reinen Ausnahmerecht geworden. Es ist reine Glückssache oft, ob ein Asylbewerber anerkannt wird oder nicht. Auf jeden Fall gilt, im Zweifel wird gegen den Asylbewerber entschieden. In Wahlkampfzeiten müssen Arbeitsimmigranten und Asylsuchende wieder mal für nicht gehaltene Versprechungen der Politiker ihren Buckel hinhalten. Eine neudeutsche, im Bürokratenhirnen ersonnene Sprachregelung hat es geschafft, Flüchtlinge und politisch Verfolgte mit Attributen auszustatten, die Distanz, Mitleidlosigkeit und Verachtung erzeugen sollen. Der Begriff Asylant, 1978 erstmals im Bundestag benannt und anschließend in den Medien aufgegriffen, ordnet sich in die Reihe der negativ besetzten Begriffe wie Simulant, Spekulant, Sympathisant, Intrigant, Querulant ein und ist für den Sprachforscher Gerhard Müller von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden menschenverachtend und zudem diffus, ein sprachlicher Pogromausdruck. Wie aus dem neudeutschen Wörterbuch des Unmenschen entsprungen und von Fremdenfeindlichkeit und Menschenverachtung triefend sind auch Begriffe wie Maßnahmen der Sozialhygiene, womit Ausweisungen illegal aufhältlicher Ausländer bürokratisch korrekt umschrieben werden. Und wenn die Schüblinge dann, wie es im Amtsdeutsch heißt, ausländerrechtlich behandelt und rückgeführt werden, geschieht's ihnen doch gerade recht, selbst wenn ihnen erneut Verfolgung, Inhaftierung und Folter drohen. Was dieser sogenannte Asylkompromiss bewirkt hat, wird überdeutlich, wenn selbst Insider, die ihn ursprünglich gefordert und mitbetrieben, nunmehr erschrecken, was sie damit angerichtet haben. Seit Jahren hier lebende Ausländer müssen endlich die gleichen Menschen- und Bürgerrechte erhalten wie die Deutschen. Die Dauerstigmatisierung der hier lebenden Arbeitsimmigranten und Flüchtlinge zu einem angeblichen Problem muss endlich aufhören. Unsere regierenden Politiker müssen erkennen, dass es sich zuallererst auch um ein Problem der Deutschen selber handelt. Unsere Utopien von heute müssen die Realitäten von morgen werden, sofern es eine menschlichere Zukunft ohne Hass, Minderheitenausbeutung und Diskriminierung geben soll. Sera Çırak, eine deutschsprachige Lyrikerin türkischer Herkunft, sie lebt seit 1963, ihrem zweiten Lebensjahr in der Bundesrepublik, verleiht einem Lebensgefühl Ausdruck, das die angestammten und eingerasteten Strukturen traditioneller Kulturen sprengt und etwas ganz Neues, Zeitgemäßeres und Lebenswerteres freisetzt. Ein Auszug aus ihrem poetischen Manifest. Also würde ich am liebsten japanisch aufwachen auf einem Bodenbrett mit transparenten Scheintüren. Dann würde ich gern Englisch frühstücken, danach mit fremder Gleichgültigkeit Chinesisch arbeiten, fleißig und eifrig. Am liebsten möchte ich Französisch essen und tierisch satt römisch baden. Gerne will ich bayerisch wandern und afrikanisch tanzen. Am liebsten würde ich russische Geduld besitzen und mein Geld nicht amerikanisch verdienen müssen. Am liebsten möchte ich indisch einschlafen als Vogel auf dem Rücken eines Elefanten und türkisch träumen vom Bosporus. Eine fantastische Vision zum Weiterträumen empfohlen. Günter Wallraff, Ich, der Andere. Auszüge meiner Reportagen aus 4 Jahrzehnten. Protokoll aus der Bundeswehr. 1.7.63, Montag. Meine Dienstgradbezeichnung ist Schütze. Ich trage Uniform, aber ich habe das Gewehr nicht genommen. Ich bin Kriegsdienstverweigerer. Wallraff hat sich trotzdem zur Stelle gemeldet. Stehen Sie erstmal stramm, wenn Sie mit mir reden, und melden Sie sich gefälligst richtig. Das heißt, Schütze Wallraff meldet sich zur Stelle, verstanden? Ja schon, aber wieso Schütze? Ich nehme doch kein Gewehr in die Hand und werde niemals schießen, auch nicht so zum Spaß. Sind Sie blöde? Ihre Dienstgradbezeichnung ist Schütze und so haben Sie sich ein für alle Mal zu melden, sonst werde ich Sie melden und Sie kommen wegen Befehlsverweigerung in den Bau. Ach so, ein Schütze, der nicht schießt. Aber wenn Sie Wert darauf legen, die Dienstgradbezeichnung Schütze Wallraff meldet sich zur Stelle. So fing es an. Ich hatte meinen Antrag nicht früh genug gestellt, bei der Musterung war mein Entschluss noch nicht fest gewesen. So stellte ich meinen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung beim Kreiswehrersatzamt Köln 2 Monate vor der Einberufung und wies darauf hin, dass das Gewissen zu jeder Zeit wach werden könne und nicht an amtliche Fristen gebunden sei. Ich erhielt die Einberufung mit dem Zusatz, wenn ich mich nicht zum anbefohlenen Zeitpunkt bei meiner Einheit einfände, gelte ich als fahnenflüchtig und würde strafrechtlich verfolgt. Mein Antrag würde an den zuständigen Prüfungsausschuss für Kriegsdienstverweigerer weitergeleitet. Am nächsten Tag erscheine ich nicht zur Gewehrausteilung. Später bekomme ich von meinem Gruppenführer einen Stock mit Tragekordel. Ich schmücke ihn jeden Tag mit einer frischen Feldblume und stelle ihn jeden Abend in den Gewehrständer neben die blitzenden Flinten meiner Stubengefährten. Damit sie sich neben mir nicht zu schämen brauchen, pflanze ich ihren Gewehrmündungen ebenfalls Blumen auf. Man verbot mir den Blumenzauber. Mein Stecken durfte ich auch nicht mehr öffentlich tragen, weil er schon großes Aufsehen erregte und in anderen Standorten der Umgebung bekannt geworden war. So stehe ich jeweils mit leeren Händen daneben, wenn die anderen schießen. 26.07. Donnerstag, 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Kompaniebelehrung. Große Aufklärung. Gehalten von Hauptmann Staller. Heutiges Thema: ABC Kriegsführung. Schutzmaßnahmen des einzelnen Soldaten dagegen. Wir kommen von einer harten Geländeausbildung zurück und sind müde. Die meisten schalten ab, kämpfen gegen den Schlaf an. Augenlider klappen herunter, wer beim Schlafen erwischt wird, muss aufstehen, schläft vor Müdigkeit fast im Stehen weiter. Als Soldat lernt man überall und in der unbequemsten Stellung zu schlafen. Der Dienstplan ist so angesetzt, der Schlaf so knapp bemessen, dass sich das Bewusstsein ständig im halbwachen Zustand befindet. Die natürlichen geistigen Widerstandskräfte sind stark herabgesetzt. Der Soldat schluckt so alles leichter, er schluckt alles, was ihm vorgesetzt wird. Der Soldat braucht nicht zu denken, das besorgen wir für ihn. Nachdenken ist gefährlich und führt zu nichts, so hat es Fahnenjunker Landmann ausgedrückt. Warum sind in Hiroshima so viele Menschen umgekommen? Die Bombe war völlig neu, unbekannt die Wirkung. Noch keine Schutzmaßnahmen vorhanden, Panikstimmung aufgekommen. Vor allen Dingen Ruhe bewahren. In Japan sind die Häuserwände bekanntlich aus Papier, Stroh und Pappe. Schon ein ganz kleiner Mauervorsprung gewährt Schutz. Nicht bange machen lassen. Die verantwortungslosen Wissenschaftler warnen vor der Bombe, spielen mit der Angst der Menschen. Die Militärs sind sich da einig. Jede neue Waffe hat auch wirkungsvolle Schutzmaßnahmen nach sich gezogen. Jeder hat eine Chance zu überleben. Vor allem der geschulte, besonnene Soldat. Da haben wir den Zivilisten viel voraus. Ich sage immer, ein gut ausgebildeter Soldat ist eine halbe Lebensversicherung. Hauptmann Staller war im Zivilberuf in der Versicherungsbranche tätig. Wollen der Sache nüchtern ins Auge blicken und rein wissenschaftlich zu Leibe rücken. Aufräumen mit den verbreiteten Schauermärchen von den angeblich verheerenden Wirkungen von Mega-Wasserstoffbomben. Großstädte könnten mit einem Schlag ausradiert werden. Glatter Unsinn, typische Angstpsychosen. Wie verhält sich nun der Soldat, wenn eine Atomexplosion stattgefunden hat? Sie werden vielleicht lachen. Lachen Sie jetzt ruhig darüber, wenn ich Ihnen sage, schon eine vorgehaltene Zeitung schützt. von einem Erdloch ganz zu schweigen. Sie wissen ja gar nicht, wie gut Erde isoliert. Er rechnet es uns anhand der sogenannten Halbwertzeit vor. Vor allem flach hinschmeißen, Kopf in die Erde stecken, Ruhe bewahren und liegen bleiben, bis der Druck nachlässt. Langsam zählen, so die Entfernung vom Explosionsnullpunkt zur eigenen Lage feststellen. Das geht alles sehr schnell vorüber. 27.07. Freitag, 8 Uhr, Allendorf. Wir üben. Durchsagen von Parolen. Hocken nebeneinander im Schützengraben. Vorne gibt der Zugführer, Stabsunteroffizier, genannt Stufz Flach, die Parole aus. Einer flüstert sie dem anderen weiter. Der Letzte muss sie auf Papier notieren und wieder nach vorne zum Stufz bringen. Der Stufz überreicht sie dem Hauptmann. Der liest sie laut vor, sie muss mit der ausgegebenen genau übereinstimmen. Einzelne Zahlen werden schon mal falsch weitergegeben und der Hauptmann regt sich jedes Mal darüber auf. Er sagt, im Ernstfall könne das fahrlässige Tötung bedeuten, da könne das Leben einer ganzen Kompanie von abhängen. Eine neue Parole wird mir von meinem Nebenmann zugeflüstert. 7 feindliche Panzer, 3 Kilometer aus Süd-Südost mit 25 Stundenkilometer auf eigene Stellung zubewegend. Fertig machen zum Sturmangriff. Ich gebe weiter. ABC-Alarm, Abwurf der A-Bombe 100 Meter östlich. Atomblitz von links, Kopf in den Sand, Zeitung drauf. Einer flüstert dem anderen mit der größten Selbstverständlichkeit die neue Parole durch. Der Letzte notiert sie und eilt damit zum Stufz. Dieser überreicht sie dem Hauptmann. Der will zum Vorlesen ansetzen, wird ganz blass, als er die Falschmeldung liest. Er schweigt und geht der Sache nicht nach. Einen Monat darauf erhalte ich den Ablehnungsbescheid meines Antrags, nachdem der Verband der Kriegsdienstverweigerer ein paar Tage vorher telegrafisch gegen die Verschleppung der Angelegenheit protestiert hatte. Ich lege am selben Tag schriftlich Widerspruch ein. November, Köln-Koblenz. Ich habe Wochenendurlaub und bin mit Freunden zu Besuch in einem fremden Haus. Es ist spät geworden und ich habe ziemlich viel getrunken. Um den letzten Bus noch zu bekommen, muss ich mich beeilen. Es ist dunkel draußen, ich renne los und stürze die Garageneinfahrt hinunter. Man holt einen Arzt, im nächsten Krankenhaus wird eine Gehirnerschütterung festgestellt und meine aufgeplatzte Schläfe genäht. Nach 4 Tagen entlässt man mich nach Hause zu weiterer Bettruhe. Dort behandelt mich der zuständige Standortarzt Dr. Spillerborg. Ein paar Wochen vergehen. Oberstabsarzt Spillerborg holt mich eines Morgens mit dem Militärauto ab, um in seiner Praxis die Fäden aus meiner Schläfenwunde zu ziehen. Während der Fahrt kommt er auf meine Kriegsdienstverweigerung zu sprechen. Er meint, dass ich Zeuge Jehovas sei oder sonst einer Sekte angehöre. Als ich beides verneine, kommt er mit der üblichen Militärschablone: Sagen Sie nur, Sie würden Ihre Mutter oder Braut nicht mit dem Gewehr verteidigen, wenn ein Russe Sie vergewaltigen will. Ich sage, ein moderner Krieg wird nicht angezettelt, um Frauen zu vergewaltigen. Wenn es im Krieg so weit gekommen ist, sind die Beschützer nicht in der Lage, ihre Familie zu verteidigen. Sie kämpfen an der Front und mein persönliches Notwehrrecht steht mir in jedem Fall zu. Der Oberstabsarzt stoppt mich mit der Bemerkung, der Fahrer, ein Wehrpflichtiger, ist schon hellhörig geworden. Das sprengt den Rahmen unseres heutigen Gesprächs. Das Thema gilt hiermit als beendet und schweigt sich für den Rest der Fahrt aus. Nachdem die Fäden gezogen sind, lässt er mich noch längere Zeit im Warteraum sitzen. Ich erwarte, dass er mir die Papiere für die Rückfahrt nach Koblenz fertig macht. Ich habe über keine Beschwerden mehr geklagt. Er selbst hat gesagt, dass er die Gehirnerschütterung als geheilt betrachtet. Nun kommt er mit einem Überweisungsschein an den Psychiater. Ich werde zur Praxis des Psychiaters Dr. Tremblau geschickt. Ich komme bald an die Reihe. Dr. Tremblau bittet mich persönlich herein. Ich muss mich ausziehen, er kommt mit dem Hämmerchen und prüft die Reflexe. Anschließend will er sich mit mir noch etwas unterhalten. Er fragt, ob in der Familie schon mal Geisteskrankheiten vorgekommen seien, ob ich selbst schon von einer befallen worden sei. Ich verneine. Darauf blickt er mich nochmals durchdringend an und sagt, ja, der Tremblau ist bei seinen Kollegen bekannt, dass er immer was findet. Er unterhält sich mit mir über Literatur, notiert sich meine Lieblingsdichter, zitiert selbst ein längeres Gedicht von Shelley auf Englisch, will wissen, was ich an pazifistischer Literatur lese. Dieses Gespräch dauert eine halbe Stunde. Dann schreibt er sein Gutachten. Einige Tage später schickt er mich mit einem Durchschlachter von zu einer Untersuchung. Nach ein paar Wochen werde ich nach Koblenz zurückgeschickt. Der Truppenarzt in Koblenz liest den Befund sehr eingehend, zündet sich umständlich eine Zigarette an, lässt mich vor sich stehen, während er sitzt und liest. Er schickt mich zur neurologisch-psychiatrischen Abteilung des Bundeswehrlazaretts Koblenz. Aus dem ärztlichen Gutachten, das ich mir inoffiziell besorge, zur psychiatrischen Situation erfuhr ich, Patient sei Einzelkind. Patient bemühe sich, als Wehrdienstverweigerer anerkannt zu werden. Dies sei ihm beim ersten Mal nicht gelungen. Patient fällt hierdurch sein Äußeres auf. Er lässt sich gerade einen Backenbart wachsen und trägt eine getönte Brille. Sonst macht bei der Untersuchung hier neuropsychiatrisch gesehen der Patient einen ungeleiteten, vaterlosen Eindruck. Ich würde es nicht als gegen die guten Sitten verstoßend erachten, einstweilige Suspension vom weiteren Dienst von der Auflage abhängig zu machen, Veröffentlichungen gegen die Bundeswehr zu unterlassen. Ich werde mit dem Sanitätswagen ins Bundeswehrlazarett gefahren. Ein Sanitäter trägt meine Sachen und bringt mich zur Anmeldung. Man weist mir ein Zimmer zu. Die Kranken sehen ganz normal aus. Ich mustere sie verstohlen, um herauszubekommen, warum sie hier sind. Sie mich auch. Die meisten liegen zur Beobachtung hier. Sie beobachten sich gegenseitig am schärfsten. Jeder pocht darauf, dass er zu Unrecht hier sei und legt den anderen die normalsten Reaktionen als typisch Neuro aus. Nach und nach wird mir klar, wo ich gelandet bin. Ich komme mir vor wie der typische Irre, der sich als einzig Normaler unter lauter Irren vorkommt. Es ist fast unmöglich, in einer psychiatrischen Abteilung auf Beobachtung annähernd normal zu erscheinen. Wir haben einen Obergefreiten, der fast 4 Jahre bei der Bundeswehr ist und alles mögliche Getier imitiert, sich dann auch so fühlt. Er bellt, miaut, blökt oder quakt oft, wenn man sich mit ihm unterhält. Er sagt, dass er sich das erst bei der Bundeswehr angewöhnt habe. Andere Fälle auf der Station: ein Feldwebel trägt ständig sein Kopfkissen wie ein Säugling mit sich herum. Ein Patient fällt nach jeder Mahlzeit in geistige Umnachtung. Ein Neueingelieferter rennt schreiend durch die Gänge: ich will endlich meine deutsche Uniform haben. Er kriegt sie nicht. Man transportiert ihn kurz darauf in eine geschlossene zivile Anstalt ab. Einer hat seinem Spieß mit einem ausgerissenen Stuhlbein eins übergezogen und ihm sein Stahlhelm hintendrein ins Kreuz geschmissen. Sein Spieß wird am selben Tag eingeliefert, 2 Stockwerke tiefer. Ein verstörter ehemaliger Unteroffizier rennt durch alle Räume. Muss mich erst wieder an die Anscheißerei gewöhnen, sonst habe ich die Anschisse erteilt. Einmal werde ich zum Stationsarzt gerufen. Er will die Anamnese, die Vorgeschichte meiner Krankheit, aufnehmen. Ich frage, warum ich hier bin. Er meint, wir müssen Sie beobachten, ob Sie noch zu gebrauchen sind. Dann kommt er auf meine Kriegsdienstverweigerung zu sprechen. Ob es wahr sei, dass ich bisher kein Gewehr angerührt habe. Er erklärt mir, als Kriegsdienstverweigerer weiche man doch sehr stark von der Norm ab. Ich antworte, dass es mir inzwischen selbst aufgefallen sei. Er will wissen, wann mein Artikel erscheint. Er spielt auf die Postkontrolle an. Ich soll ihm Auszüge daraus zeigen. Ich sage, dass ich nicht wisse, wann der Artikel erscheint und kein Material hier hätte. In den nächsten Wochen fragt er wiederholt nach meinen Artikeln. Es interessiere ihn rein als Arzt. Ich zeige ihm einige Stellen aus meinem Bundeswehrtagebuch. Am gleichen Tag lässt er mich rufen, macht mir klar, dass er mich für Dienst untauglich hält. Sie stehen halt doch zu weit außerhalb der Norm. Am folgenden Tag stellt er mich dem Oberfeldarzt, einem Oberleutnantrang, dem Chefarzt des Lazaretts vor. Dieser fragt zum Schluss: gesetzt den Fall, wir entlassen Sie dienstunfähig, setzen Sie dann noch Ihre Kriegsdienstverweigerung fort, damit könnte die Sache doch für Sie erledigt sein. Ich antworte, dass es mir darauf ankommt, anerkannt zu werden. Wie auf ein Stichwort erheben sich die beiden Ärzte, erklären, dass ich dienstunfähig sei und am gleichen Tag noch meine Sachen packen könne. Ich erfahre auf Umwegen, dass im vorläufigen Entlassungsbericht die Diagnose auf abnorme Persönlichkeit gestellt sei, Tauglichkeitsgrad 6, verwendungsunfähig auf Dauer für Frieden und Krieg. Tagebucheintrag 1964. Ich träumte, das Leben sei ein Traum und wachte auf davon. Und da war das Leben gar kein Traum. Und da schlief ich nie wieder ein. Nach meiner Bundeswehrzeit arbeitete ich in verschiedenen Großbetrieben der deutschen Industrie. Daraus entstanden die Industriereportagen. In der Reportage Sinter 2 berichtete ich über meine Erfahrungen als deutscher Arbeiter bei Thyssen in Duisburg im selben Werk, in das auch der türkische Leiharbeiter Ali ganz unten 20 Jahre später geschickt wurde. Sinter 2 im Stahlwerk, Thyssen, Duisburg, Hamborn. Eine Stadt aus Rauch und Ruß und der graue Belag auf den Backsteinfassaden ist wirklicher als die Steine darunter. Die Äste der Bäume sind kahl und nebelhaft weiß, als wären sie mit Milben bedeckt. Farblos sind die Gesichter der Menschen. Hier gibt es keinen richtigen Himmel, nur nachts das rötliche Zucken der Wolken. Die Fabrik ist größer als die Stadt, ein unersättlicher Polyp, der mit seinen Fangarmen in alle Straßen greift und sich zwischen Wohnblocks und Geschäftshäuser drängt. Die Ankunft in einem düsteren Land. Die Fabrikanlage, in der ich mich melden soll, besteht aus kilometerlangen, fensterlosen Gebäuden, kastenförmig, ohne Lücke aneinander gekoppelt und ineinander verschachtelt, mehrfach überragt von Schornsteinen, die wie stumme Wächter darüber stehen. Keine Fabrik, wie sie mir von früher her bekannt ist. Keine hin- und herlaufenden Arbeiter, keine Höfe und Innenflächen, überhaupt keine Menschen. Nicht der übliche Arbeitslärm, wie er durch Menschenhand entsteht. Die Fabrik liegt gleichmütig summend da. Es klingt, als verschmelze die Arbeit dort drin zu einem einzigen gleichartigen Vorgang, der eigentlich kein Lärm ist, sondern eher ein Keuchen, ein lautes Stöhnen. Ferngesteuert werden auf Gleisanlagen Waggons bewegt. Staubmassen ergießen sich hinein, dann ruckt die Reihe ein Stück weiter. Keine Lokomotive ist zu sehen, seitlich neben den Schienen laufen Drähte. Tor 22 ist auf meinem Passierschein vermerkt und als ich durchgehen will, verstellt mir ein Pförtner den Weg, prüft schweigend meinen Schein und weist mit dem linken Arm die Richtung. Der rechte Ärmel seiner schwarzen Werksuniform baumelt leer herunter. Man hat mich für uneingeschränkt verwendungsfähig befunden und der Betriebsleiter in Sinter 2, darüber gar nicht so sehr erfreut, sagt, ich soll dann eben morgen mal zur Frühschicht erscheinen und mich bei Meister Z melden, der werde schon irgendwas für mich haben. 4:50 Uhr schrillt der Wecker. Noch taumelig stehe ich auf. Auf dem Kopfkissen und auf der Fensterbank entdecke ich kleine schwarze Rußkörner. Das Fenster war während der Nacht auf. 5:30 Uhr. Ein gespenstischer Zug bewegt sich durch die Straßen der Stadt. Milchige und gelbliche Lichter von Autos durchdringen kaum die graue, trübe, nieselnde Brühe. Ketten von Fahrrädern schwankend, gekrümmte Gestalten, die sich gegen den Bögenwind anstemmen und Fußgänger mit hochgeschlagenen Kragen, die Hände in den Hosen oder Jackentaschen vergraben, unter den Arm die verschossene Aktentasche geklemmt oder auch nur eine Tüte mit Broten. Alte Männer, abgehärmt, mit seltsam schnellen Schritten, schlurfend wie aufgedreht, deren letzte Schicht nicht mehr fern ist. Und Junge, mit weit ausholenden Schritten, dazwischen ein kurzes Stück im Lauf, die Schultern hochgezogen, die Gesichter oft schon zeitlos alt. Über der Straße ein Licht, das die Blätter der Hecken blau, die Gesichter der Menschen schwärzlich färbt und ihre Lippen violett, Negative eines schlecht belichteten Farbfilms. In der Fabrik gibt es keinen Morgen, keinen Mittag, keinen Abend. Hier ist immer Nacht. Eine Nacht, auf die kein Tag folgt. Neon erhellt. In den Ziegelsteinmauern fehlen die Fenster. Gitterförmige Luftlöcher sind an einigen Stellen eingelassen. Dahinter schimmert ein Stück Himmel, wenn es draußen hell ist, und es glitzert und flimmert, wenn die Sonne dahinter steht. Das ist der pulverige Metallstaub, Sinter genannt, der hier überall ist. Er wabert unter jedem Schritt, klebt auf der Haut, dringt in Nasenlöcher und Augen ein. Klobige, eiserne Telefone hängen an den Wänden. In den langen Gängen haben die Treppen überdimensionale Stufen wie für Riesen gebaut. Reptilienhaft langsam bewegen sie Schwenkarme an den Kesseln über dem Förderband. Hin und wieder öffnet sich eine Klappe und ein orkanartiges Tosen füllt die Halle. Das ist Rue 2, die Fabrikhalle, die ab heute mein Revier ist. Der Meister hat mir Besen und Schaufel in die Hand gegeben und gesagt, alles in kleine Häufchen fegen, dann in die Schubkarre schaufeln und raus in den Kübel fahren. Zügig, zügig alles. Wenn ich meinen Rundgang mache, will ich sehen, es ist Bewegung drin. Ich schwinge den Besen von dichten Staubwolken umhüllt. Anfangs versuche ich, den aufgewirbelten Staubmassen zu entkommen. Ich halte die Luft an und springe schnell zur Seite, wo noch kein Staub ist, hole tief Atem und fege schnell weiter, solange die Luft reicht, um dann wieder fortzuspringen. Aber so komme ich außer Atem. Es nützt nichts, der Staub will geschluckt sein. Ihm entkommt hier keiner. Auf der Haut bildet sich eine schmierige Kruste. Wenn ich ausspucke, erschrecke ich. Mein Auswurf ist schwarz. Nach der Schicht unter der Dusche schrubbt man sich die Haut fast von den Knochen, um die Poren sauber zu bekommen. Es nützt nicht viel. Der Sinterarbeiter ist von seiner Arbeit gezeichnet. Immer bleiben verräterische Spuren zurück. In den Augenbrauen, am Haaransatz hinter den Ohren oder in den Nasenlöchern hat der Sinter sich festgefressen. Die Haare werden stumpf und strähnig und die Haut wird mit der Zeit ausgelaugt, wird grau wie die Farbe des Sinters. Wie viele wir auf der Schicht sind, weiß keiner. Das wechselt ihr oft, sagt einer, den meine Frage überrascht. Mehr als ein Dutzend werden es kaum sein. Ich persönlich kenne den Meister Z, den H, den P und das Holzbein. Der hat in Wirklichkeit kein Holzbein, der geht nur so. War früher im Bergwerk, hat unterm Bruch gelegen mit dem Bein. Darum geht er so und darum hat er seinen Spitznamen weg. Ja, dann kenne ich noch zwei andere, das heißt, sie selber kenne ich nicht, aber ihre Stimmen, die kenne ich, von der Sprechanlage her. Ich glaube, der eine heißt S und der andere brüllt immer so, dass ich ihn meist beim zweiten Mal erst verstehe. Ja, das ist komisch. Richtige Kumpels wie früher hast du hier nicht. Das liegt an der verfluchten Anlage. Wenn du da alle Gänge durchgehen willst, brauchst du fast einen Tag. Ich habe mich mal richtig verlaufen. Wenn es stark staubt, siehst du die Markierung nicht mehr. Ich habe schließlich eine Sprechanlage gefunden und von dort hat man mir über den Zentralsteuerstand den Weg gewiesen. Da habe ich erst gemerkt, wie winzig wir doch neben der verdammten Anlage sind. Und das Schönste ist, die Anlage kommt bald ohne uns aus. Der Meister hat mal gesagt, sie könnten bereits jetzt mit der halben Mannschaft zurechtkommen und wenn die Anlage erst richtig klappte, könnten wir alle gehen. Als ich den Betriebsingenieur wegen einer Staubzulage anging, hat er geantwortet, die Anlage wäre als garantiert staubfrei errichtet worden. Und als ich das nicht kapierte, der Staub ist ja oft so dicht, dass du die Hand vor den Augen nicht sehen kannst und nur den Kopf schüttelte, hat er gesagt, das könne ich von meiner Warte aus nicht beurteilen. Es werden im Übrigen auch Verbesserungen im Gange, aber da solle ich nur ja nicht drauf hoffen, denn dann würde ich ganz überflüssig. Ein Jahr, 7 Monate genau, soll meinetwegen noch alles so laufen, wie es läuft, dann habe ich es geschafft, dann kriege ich meine Rente. Es gibt Gänge in Sinter 2, die monatelang kein Arbeiter betritt. Der Staub liegt dort so hoch, dass man annehmen könnte, seit Bestehen der Anlage habe noch kein menschlicher Fuß diese Staubschichten in Bewegung gebracht. Die Geländer sind zentimeterhoch mit Staub bedeckt und sogar auf der dünnen Reißleine hat sich ein winziger Staubsteg gebildet. In diesen schmalen Gängen sickert das Neonlicht schwärzlich. Man atmet den Sinter ein, schwitzt und spuckt ihn aus, saugt mit jedem Atemzug neuen Sinter ein, pumpt sich die Lungen damit voll. In die Gänge, wo uns der Staub bis an die Knie reicht, schickt uns Meister Z in Abständen hinein. Bei jedem Schritt rieselt der Staub von Wänden und Decke. Hier sind wir mit unseren Schubkarren und Schippen machtlos. Wir schieben den Staub mit Brettern vor uns her und lassen ihn von Etage zu Etage hinunterstürzen. Parterre schippen wir ihn dann in die Karren und fahren ihn in den Kübel. Bei jedem Staubsturz rennen wir die Stahltreppe hinauf zur obersten Etage und klettern von dort durch den Notausstieg aufs Dach. Denn der aufgewirbelte Staub füllt die Halle so dicht, dass man puren Staub einzuatmen glaubt. Obwohl das Betreten des Dachs verboten ist, tun wir es doch. Anschließend gönnen wir uns eine Pause. Wir sitzen mit dem Rücken an den Kamin gelehnt. Zuerst ist die Hitze angenehm, aber bald verbrennt man sich. Unter uns liegt die Rußstadt ausgebreitet, die Fabrikhallen mit ihren kalten Lichtern. Und nachts der grelle Schein der Kohlenfeuer über dem Fabrikhallenmeer. Ganz so überflüssig, wie es scheinen mag, sind wir am Ende doch nicht. Es kommt vor, zwar nicht oft, aber es kommt vor, dass die Anlage uns ernsthaft braucht. Aus diesem Grund behält man uns hier. Aus diesem Grund schmeißt man die 0,07% der gesamten Betriebskosten für unsere Löhne heraus und bucht sie unter Reinigung und Wartung. Irgendwie ein beruhigendes Gefühl, Sinter 2 wäre ohne uns aufgeschmissen. Wenn die Maschine versagt und kein Knopfdruck mehr hilft, springen wir ein. Als universeller Stoßtrupp und letztes Rollkommando. Wenn wir mit unseren Schippen, Stangen, Zangen oder mit bloßen Händen nichts ausrichten können, bedeutet das gleich einen enormen Verlust für die Hütte. Dann muss die Anlage für ein oder mehrere Schichten außer Betrieb gesetzt werden, bis die Spezialingenieure der Herstellerfirma den Schaden ausfindig gemacht und behoben haben. Zum Beispiel das Schlackenband ist verstopft. Wenn die in schwindelnder Höhe die Bunker entleeren, Bunkerstoßen nennt es der Meister, ist das Schlackenband im Nu verstopft. Die dicken Schlackenbrocken setzen sich im Kasten fest und wenn dann noch ein Stoß Rost auf einmal hineinrutscht, ist alles blockiert. Es muss einer in den Kasten hineinkriechen, mit den bloßen Händen das Zeug rausbullen, Staub schlucken bis zum Erbrechen. Meister Z bestimmt das jeweilige Opfer. Er tut's nicht gern. Es ist eine zeitraubende Angelegenheit. Aber schneller lässt es sich in so einem Fall nicht machen. Das ist noch harmlos gegen die Situation, wie wir sie neulich hatten, als die Rutsche unterhalb des Schüttelrostes zu verstopfen drohte. Die Mischung hatte nicht gestimmt. Das kann normalerweise nicht passieren. Alles ist elektronisch geregelt, elektronische Kontrollen und Gegenkontrollen sind eingebaut. Ein Ingenieur der Mess- und Regeltechnik war schnell zur Stelle. Er ließ von zwei Arbeitern die gusseiserne Klappe an der Rutsche öffnen. Mit schweren Hämmern und Stemmeisen bekamen sie die zentnerschwere Tür Spalt für Spalt auf. Als die Öffnung groß genug war, hielt der Ingenieur zuerst seine Taschenlampe hinein und schob den Kopf nach, zog ihn aber schnell wieder heraus. Sein Gesicht war schwarz und fluchend wischte er sich die heißen Staubkörner von Gesicht und Nacken. Er hatte genug gesehen, um Gegenmaßnahmen treffen zu können. Es rutschte nicht mehr auf der Rutsche. Die unterste Schicht war feucht, darüber türmten sich die heißen Sinterbrocken und ließen die Rutsche mehr und mehr zuwachsen. Dadurch drohte das Schüttelrost zu verstopfen. Das wäre ein scheußliches Dilemma. Mit Spezialschweißgeräten hätte man dann das Schüttelrost öffnen müssen und die Sinterbrocken gleich tonnenweise daraus entfernen. Jetzt war es noch früh genug, jetzt zählte jede Minute, jetzt galt es zu handeln. Die Leitern werden schräg in die Öffnung geschoben, sodass sie an der Kante der gegenüberliegenden Stelle aufliegen. Freiwillige vor, sagt der Ingenieur. Es muss sein. Sonst ist in der nächsten halben Stunde der ganze Kasten verstopft. Betretene Schweigen. Keiner meldet sich. Jeder weiß, was ihn in dem Glutkasten erwartet. Es muss sein, sagt der Ingenieur, diesmal mit Nachdruck. Sonst können wir den ganzen Laden hier für einige Schichten dicht machen. Wenn sich keiner freiwillig meldet, muss ich einen bestimmen. Einer blickt verstohlen zum anderen. Keiner wagt, den Ingenieur auf die Gefährlichkeit und Unzumutbarkeit seines Vorhabens hinzuweisen. Das einzig Sinnvolle wäre gewesen, sagt H. später, als es vorbei ist, die Anlage zu stoppen und zu warten, bis der Kasten einigermaßen abgekühlt ist. Das hätte allerdings Stunden gedauert. »Du«, sagt der Ingenieur und zeigt auf den Mann von der Mischtrommel, »du scheinst mir hier der Feuerfesteste zu sein.« Als der Mann von der Mischtrommel Einspruch erheben will, Angstschweiß perlt ihm auf der Stirn oder liegt es lediglich an der Hitze, die das Schüttelrost ausstrahlt, sagt der Ingenieur mit Nachdruck, »es muss sein. Wenn du nicht willst, muss ich das als Arbeitsverweigerung auffassen. Überleg's dir gut, so einen Job bekommst du so schnell nicht wieder.« Auf allen Vieren kriecht der Mann von der Mischtrommel auf die Leiter. Wir stemmen uns an der Öffnung dagegen, damit sie nicht wackelt oder umkippt. Wir reichen ihm das Stemmeisen nach. Die Anlage läuft weiter. Ein Balanceakt für den Mann von der Mischtrommel. Wenn die Leiter durch allzu heftige Bewegungen umkippt, würde er über die steil abfallende Rutsche in den Kühler stürzen. Falls er nicht auf der Rutsche schon versenkt würde, würde er spätestens dort geröstet. Der Ingenieur leuchtet mit seiner Stabtaschenlampe in die Öffnung hinein. Dichter, kaum durchdringender heißer Staub. An einigen Stellen sprühen glühende Sinterkörner. Ein heißer Atem schlägt aus der Öffnung und der Ingenieur lässt die Lampe von einem Arbeiter halten, während er sich ein feuchtes Tuch reichen lässt, womit er sich über die Stirn wischt. Nach einigen Minuten will der Mann von der Mischtrommel rücklings herauskriechen. Er stöhnt, ich krieg keine Luft, ich verbrenne hier noch. Der Ingenieur versperrt ihm die Öffnung. Das Mittelstück muss wenigstens frei sein, vorher kommst du mir hier nicht raus. Er lässt ihm noch einmal nasse Lappen geben. Wir hören den Mann von der Mischtrommel drin fluchen und schließlich einen Schrei ausstoßen. Er ist wieder an die Öffnung gekrochen und wimmert. Der Ingenieur soll ihn endlich rauslassen. Er habe sich Pfoten und Haxen verbrannt. Zum Beweis streckt er ihm sein linkes Bein aus der Öffnung entgegen. Die Schuhsohle ist durchgeschmort. Der Ingenieur bestimmt neue, dickere Lappen. Aber der Mann von der Mischtrommel drängt mit Gewalt heraus. Der Ingenieur gibt nach. Der Mann von der Mischtrommel schleicht leicht humpelnd zu seiner Kaue. Er sagt keinen Ton. Er entfernt auch den Aufnehmer nicht, der ihm jetzt in Fetzen und angesenkt über den Nacken fällt. Der Ingenieur sagt, ein neuer vor, ruckzuck, sonst ist es zu spät. Das gleiche betretene Schweigen wie zuvor, einer blickt am anderen vorbei. Jeder bemüht sich, dem suchenden Blick des Ingenieurs auszuweichen. Als ich den Kopf schüttle, muss das für den Ingenieur eine Herausforderung sein, denn er zeigt auf mich und sagt, du da. Du scheinst von der Notwendigkeit unseres Einsatzes nicht sehr überzeugt zu sein. Rein in den Kasten mit dir. Und sei nicht so zimperlich wie dein Kumpel vorhin. 10 Minuten musst du mindestens durchhalten und in der Zeit muss die Rutsche frei sein. Es hat keinen Zweck zu protestieren. Es wäre Arbeitsverweigerung. Und auf Arbeitsverweigerung steht unweigerlich Entlassung, wenn man noch keine 3 Monate hier ist. Sonst könnte man versuchen, mit Hilfe des Betriebsrats dagegen anzugehen, aber in diesem Fall braucht die Hütte die Kündigung nicht mal zu begründen. Ich liege auf der Leiter, mit dem linken Arm umklammere ich die Sprosse, in der rechten halte ich das Stemmeisen und schlage mit kurzen Stößen gegen die festgepappte Sinterkruste. Über mir tost das Schüttelrost, schräg unter mir rumort der Kühler. Kleine Brocken schlage ich los, aber neue Brocken rollen herunter und setzen sich fest. Ich kann nicht fest genug schlagen. Bei jedem stärkeren Stoß gerät die Leiter bedrohlich ins Schwanken. Die Taschenlampe vom Ingenieur ist ein kleiner Lichtpunkt, der bei der Staubdichte keine Helligkeit erzeugt. Es ist unerträglich heiß. Die Haare in der Nase glühen. Ich kann nicht durchatmen, weil ich dann das Gefühl habe, innerlich zu verbrennen. Das Stemmeisen ist glühend heiß geworden, durch die nassen Lappen hindurch, die jetzt dampfen, und durch die Asbesthandschuhe verbrenne ich mir die Finger. Ich schmeiße die Stange vor mir auf die Leiter. Die Stimme des Ingenieurs ahne ich nur. Weiter, mach weiter, weiter, weiter. Oder bilde ich es mir nur ein? Das Tosen und Stampfen ist so stark, dass ich mein eigenes Gebrüll nicht höre, als ich zurückrufe, es geht nicht, schwecklos, ich komme wieder raus. Die Stimme des Ingenieurs scheint keine Halluzination gewesen zu sein, denn es tönt kaum hörbar zurück, du bleibst drin, beiß auf die Zähne, wir müssen vorankommen und etwas lauter dann, Tempo, weiter, mach endlich weiter. Die Stange ist nicht abgekühlt, aber es ist mir jetzt alles egal. Ich haue drauf los, dass die Brocken fliegen und die Leiter schwankt. Den Schmerz spüre ich nicht. Es ist, als würde das Gehirn kochen. Den Kühler unter mir fürchte ich nicht. Er dreht sich und das ist direkt beruhigend. Ein Sog entsteht. Wenn man auf einer hohen Brücke steht oder bei einer Turmbesteigung hinter einem niedrigen Geländer, dann ist es die Tiefe, die so lockt. Soll die Leiter umkippen, meinetwegen, ich haue sinnlos drauf los und habe jedes Gefühl verloren. Wenn ich in den Kühler stürze, soll mir das recht sein. Ich bin es nicht, der dann verglüht. Alles zischender, kochender, verglühender Sinter. Das hat alles nichts mehr mit mir zu tun. Ich spüre plötzlich einen starken Druck an meinem Fuß. Mit einer Stange wird dagegen gestoßen. Wie aus einer Betäubung wache ich auf. Dann höre ich wieder die schwache Stimme des Ingenieurs. Lass gut sein, kannst jetzt rauskommen. Rücklings krieche ich vorsichtig der Öffnung zu, reiche das Stemmeisen hinter mich und spüre plötzlich, wie glühend heiß es ist. Und stelle fest, dass die nassen Lappen, die ich um die Hände gewickelt hatte, nicht mehr da sind. Und am rechten Handschuh ist die Innenseite herausgebrannt, und die Hand ist rot und tut verdammt weh. »Das hätten wir geschafft«, sagt der Ingenieur. »Eins begreife ich nicht. Warum hast du noch drauf losgehauen, als die Rutsche längst frei war?« »Aber nichts für ungut. So eine Arbeitswut lob ich mir.« Als ich 4 Monate in Sinter II arbeite, lese ich in der Zeitung, dass es ein verregneter Sommer ist. Das ist mir bisher nicht aufgefallen. Auch dass Sommer ist, ist mir nicht aufgefallen. Der Rhythmus des Schichtwechsels läuft konträr zu jedem natürlichen Rhythmus. Tag, Nacht, Sommer, Winter sind nur noch Erinnerungen an eine vergangene Zeit. Einschlafen und Aufwachen zu immer wechselnden Zeiten, das ist unser Rhythmus. Ich weiß manchmal nicht, was der wirkliche Schlaf und das wirkliche Leben ist. Die Zeit in der Fabrik erscheint mir manchmal wie der Schlaf und die Zeit außerhalb der Fabrik wie der Traum davon. Seit kurzem verändert sich manches in der Anlage. Die Roste auf dem Band, die bisher von einem Arbeiter mit einer Stange freigestoßen wurden, werden jetzt von einer Klopfmaschine gereinigt. Dem Arbeiter wurde gekündigt. Auch der Mann von der Mischtrommel bangt um seinen Posten. Er wird jetzt öfter zum Fegen herangezogen und die Mischtrommel von der Sinterwachte aus reguliert. H. sagt doch neulich, ich weiche hier nicht, jede Handbreit auf meinem Dach werde ich verteidigen. Oder die sollen mir eine neue Stelle besorgen. Hier genau unter uns laufen noch Stollen der Hüttenzeche. Ich bin froh, dass ich da raus bin und jetzt soll ich diese Arbeit verlieren. Der Betriebschef lässt uns zu sich rufen, spricht von neuer technischer Revolution und vom letzten Schritt der Automatisierung und dass wir uns so langsam nach einer neuen Stelle umsehen sollen. Die Anlage wird im nächsten Vierteljahr mit der halben Mannschaft auskommen. Bereits jetzt halten wir euch mehr aus Luxus hier. Diese Worte des Betriebschefs bringen doch einige Unruhe unter die Arbeiter. Man kann nichts machen, sagt der Mann von der Mischtrommel. Wir werden alle noch Frührentner wider Willen, ein anderer. Abends treffen wir uns ausnahmsweise in einer Kneipe, um zu überlegen, ob sich etwas tun lässt. Nach den ersten Bieren haben wir vergessen, warum wir zusammengekommen sind. Wir sprechen weder über die Arbeit noch über die Anlage. Wir reden kaum etwas. Wir trinken und rauchen und blicken zu den anderen Tischen. Dort sitzen Arbeiter und warten auf ihre Schicht. Sie rauchen und blicken hinaus. Sie sind genauso gekleidet wie wir, sauber und nicht zerlumpt. Einer trägt sogar einen Hut auf dem Kopf. Gerling-Konzern als Portier und Bote. Am Telefon macht mich der Mann vom Personalbüro darauf aufmerksam, dass man eigentlich im Augenblick nicht unbedingt einen Portier oder Boten sucht. Ich könne jedoch trotzdem einmal vorsprechen, falls ich die geeigneten Voraussetzungen mitbrächte, ließe sich darüber reden. Mit entsprechenden Papieren auf den Namen Friedrich Wilhelm Gies und einen dazugehörenden Lebenslauf ausgestattet, mache ich im 8. Stockwerk des Gerling-Hochhauses meine Aufwartung. Alles an mir wirkt vertrauenseinflößend. Die Akzente des Lebenslaufs sind so gesetzt, dass ich für so einen Posten geradezu prädestiniert erscheine. In der ersten Zeit werde ich an die Pforte des GFK, Gerling-Konzern Friedrich Wilhelm Magdeburger, gesetzt. Zusammen mit zwei Kollegen sitze ich in einer Loge, wie die Pforte hier genannt wird. Wir haben den Kunden den Weg zu weisen, zu Spätkommende zu registrieren und interne Hauspost weiterzuleiten. Als Portier oder Bote ist man ein Stück lebendes Inventar. Betritt man ein Büro, um Hauspost zu überbringen, ist man angehalten, nicht anzuklopfen, um Arbeits- und Gedankengänge nicht zu unterbrechen. In der internen Dienstanweisung für Pförtner, Boten und Notdienst ist unter dem Punkt Allgemeines Verhalten während des Dienstes vermerkt, es ist Aufgabe des Pförtners, alles zu sehen, zu hören und zu wissen, was in seinem Dienstbereich vorgeht. Er ist korrekt, höflich und aufmerksam. Unsere Portiersloge in GFK ist in der Weite des Entrees so platziert, dass der Kunde in der Vehemenz seiner möglichen Beschwerdegründe erstmal gedämpft und durch die weihevolle Umgebung vom Beschwerdeführer womöglich zum Bittsteller umgestimmt wird. Der Baustil hat eindeutig sakralen Charakter. Erbaut wurde das Hochhaus in der Nachkriegszeit von den Angestellten Neue Reichskanzlei oder auch Palazzo Prozzo genannt, von Hitlers Lieblingsbildhauer Arno Breker. Der mit schwarzem Marmor verkleidete lange Korridor, der zu Gerlings Residenz führt, ist rechts und links mit Messingschalen bestückt, aus denen wie aus Opferschalen mattes elektrisches Licht sickert. Neben dem Eingang zu seinem Allerheiligsten ist ein holzgeschnitzter lebensgroßer Löwe postiert, der in Metro-Goldwyn-Mayer-Manier furchteinflößend sein Maul aufreißt. Nach einigen Wochen werde ich zur Poststelle versetzt. Ich erhalte eine braune Uniform. Nach und nach soll ich durch alle Abteilungen durch. Dreimal täglich ziehe ich mit einem Wägelchen los, teile Post aus und kassiere welche ein, dazwischen noch kleinere Touren nach Bedarf. Zur Tour 2, die ich mache, gehören noch einige Vorstandsdirektoren und Gerling persönlich. Viele an ihn gerichtete Briefe sind mit vertraulich oder streng vertraulich adressiert. Je dicker die Teppiche, je größer die Empfangszimmer, je unübersehbarer die Statussymbole, umso schemenhafter, fader und ihre Umgebung angepasster werden in der Regel die Sekretärinnen. Einige sind bereits so von der Vornehmheit ihrer Umgebung durchtränkt, dass sie kaum aufblicken, wenn ich ihnen die Post überbringe, überhaupt nicht oder nur widerwillig den Gruß eines Boten erwidern. Ein Kollege stellt einmal fest, wenn Sie als Sekretärinnen in die Chefetage neu hinkommen, benehmen Sie sich meist noch unbefangen und normal und sind sich auch nicht zu schade, einen zu grüßen oder sich sogar mit einem zu unterhalten. Sehr bald aber färbt das Klima hier auf Sie ab und Sie dünken sich was Besseres. Ein Ausdruck für die Klassenstruktur im Gerling-Konzern ist das nach Rang und Stellung gestaffelte Kantinenessen. Dem gemeinen Volk ist der Jahrhundertsaal vorbehalten, ein eindrucksvoll und pompös gestalteter Esssaal, in dem durch die Expansion des Konzerns bedingt die Tische immer enger gerückt wurden. Wenn man sich im Gedränge einen freien Platz sucht, muss man schon darauf achten, dass man seine Suppe nicht einem Kollegen in den Nacken schüttet. Hier muss man sich selbst bedienen, bis zu 10 Minuten in der Schlange stehen, bis einem das Essen zugeteilt wird. Bevollmächtigte und Prokuristen haben ihre eigenen Speiseräume im Souterrain, ein Gartencasino ist für sie reserviert. Die Vorstandsdirektoren wiederum haben ihren gesondert exklusiv feudalen Speisetrakt. Sie dinieren an festlich gedeckten Tischen und lassen sich erlesene Gerichte servieren. Zu ihnen geselle ich mich unvermittelt während der Mittagspause in meiner Botenuniform, um es mir einmal richtig schmecken zu lassen. Ich trete ins Casino ein, ein gutes Dutzend Gerling-Bosse sitzt an mehreren Tischen verteilt. Es ist reichlich Platz hier, meine Kollegen von der Poststelle würden es sich hier auch noch bequem machen können, ohne dass die Herren groß zusammenrücken müssten. Ich steuere auf den Tisch am Kopfende des Saals zu. Ich habe etwas Herzklopfen, denn einige der Herren blicken schon auf. Es muss schon etwas Außerordentliches geschehen sein, wenn ein Bote sie hier in ihrem intimen Speisebereich aufsucht. Jedoch kein Telegramm oder eiliges Fernschreiben, mit dem ich dienen könnte. Stattdessen setze ich mich zu 3 Direktoren an den Tisch. Mahlzeit, sage ich. Der Jüngere von ihnen, in Gedanken versunken, erwidert meinen Tischgruß noch, erschrickt jedoch, als er die beunruhigt bis entsetzt reinschauenden Gesichter seiner Tischnachbarn entdeckt. Die Gespräche an den umliegenden Tischen geraten in Stocken. Zuvor schwirrten noch Zahlen im Raum, angeregtes bis hektisches Plaudern. Jetzt heißt es für die Herren Haltung bewahren, nur ja nicht ihr Gesicht verlieren, sich auch außergewöhnlichen Situationen gewachsen zeigen. Einige nehmen das Gespräch leise und dezent wieder auf, nicht ohne mir dabei verstohlen lauernde Blicke zuzuwerfen. Ich nehme an, auf die Abgeklärteren und Würdigeren unter ihnen wirkt mein Eindringen so, als ob die neue Zeit angebrochen sei. Jetzt ist es soweit, jetzt brechen die Dämme auf, jetzt strömt das Volk an unsere Tische und Tröge. Keiner wagt aufzustehen, um mich des Saales zu verweisen. Dafür hat man seine Leute. Ein befrackter jüngerer Kellner, von ihnen herbeizitiert, ist dazu ausersehen, die alte Ordnung wiederherzustellen. Auch er diskret, nur ja jedes Aufsehen vermeiden. Außerdem, man kann ja nie wissen, handelt es sich hier um einen harmlosen, naiven Deppen, der das in letzter Zeit zunehmende Gerede über Demokratie, Qualität des Lebens und so allzu wörtlich genommen hat und auf seine Art in die Tat umsetzen möchte, Oder hat man es hier am Ende mit einem gemeingefährlichen Irren zu tun, den ein unbedachtes Wort oder allzu abruptes Vorgehen zum Amoklaufen reizen könnte? Jedenfalls, man lässt mich jetzt nicht mehr aus den Augen, gebannt starrt jetzt alles auf mich. Der jüngere Kellner beugt sich an mein Ohr, und bevor er mir etwas zuflüstert, sage ich laut und vernehmbar, auf den Teller meines neben mir sitzenden Direktors zeigend: Das sieht aber lecker aus. Bringen Sie mir das auch und ebenso Champagner, bitte. Der junge Kellner mit gedämpfter Stimme und fast flehend: Sie sind falsch hier, ist nur für Direktoren gedeckt. Ich bin genau richtig hier, unterbreche ich ihn. Bringen Sie mir jetzt das Menü, so lange Pause habe ich nicht. Der junge Kellner scheint immer noch zu glauben, ich hätte mich am Ende nur in der Tür vertan. Bestimmt, glauben Sie mir, Sie sind falsch hier, bitte kommen Sie mit, ich zeige Ihnen. Als ich ihn nur verständnislos ansehe: Kommen Sie mit mir in die Küche. Jetzt halte ich es für erforderlich, deutlicher zu werden, um nicht zu Missverständnissen Anlass zu geben. Auf die Direktoren zeigend, sage ich: Was soll das denn? Die werden doch auch bedient. Sind die denn was Besseres? Der Kellner gibt auf. Mit einer Geste wie: Ich habe meine Pflicht getan, ich bin mit meinem Latein am Ende, wendet er sich an die Direktoren und entfernt sich. Nun gut, man weigert sich, mich zu bedienen. Ich habe vorgesorgt. Aus einem Butterbrotpaket, das ich neben meinen Stuhl gelegt habe, packe ich meine Ration aus. Knäckebrot mit Schinken belegt, einen Apfel. Als ich ein mitgebrachtes Messer in die Hand nehme, um den Apfel zu schälen, gespannte, beunruhigte Wachsamkeit bei den Direktoren. Aber ich fange mit dem Messer wirklich an, meinen Apfel zu schälen. Ich stelle ein mitgebrachtes Schnapsglas auf den Tisch. Inzwischen sind einige Minuten vergangen. Die Direktoren, darum bemüht, ihr Gesicht zu wahren, halten die Stellung. Am Anfang war ich ziemlich aufgeregt und nervös. In Anbetracht der ablehnenden Haltung einer Gruppe, die einen als einzelnen ungebetenen Gast so feindselig empfängt, ist es gar nicht so einfach, cool und unbefangen zu bleiben. Jedoch je irritierter und nervöser die Herren des Vorstandes werden, umso gelassener und ruhiger werde ich. Außer Atem spurtet Herr Klein ins Casino. Mit federnden Schritten, den anwesenden Direktoren mit leichter Verbeugung zugrüßend, nähert er sich meinem Platz. Herr Klein, ein ehemaliger Kriminalbeamter, ist mein Vorgesetzter. Er ist für die Portiers und Boten zuständig und für die Werkssicherheit. Klein ist mit einem Miniatursprechgerät ausgestattet, das fortwährend aufgeregt piepst und über das er Anweisungen empfängt, während er auf mich einredet. Ich habe ihm den freien Stuhl neben mir angeboten, auf dessen vorderer Kante er balancehaltend Platz genommen hat. Er scheint den Anwesenden gegenüber dokumentieren zu wollen, dass es ihm nicht ansteht, es sich hier in einem Sessel der Konzernspitze bequem zu machen und dass er sich rein aus dienstlichen Gründen zu ihnen auf die gleiche Sitzhöhe begibt, nur um mich besser ins Auge fassen und umso zwingender hinauskomplimentieren zu können. Klein versucht's zuerst mit pragmatischen Argumenten, mich zum Aufgeben zu bringen. Herr Gies, es ist hier das Vorstandscasino. Sie können sich das Essen hier nicht leisten. Ich zücke mein Portemonnaie und antworte: Ich will es nicht geschenkt haben, ich kann es ja auch bezahlen. Klein besänftigend: Hier wird auch nichts verkauft, Herr Gies. Wer hat Sie überhaupt auf die Idee gebracht? Ich antworte: Da brauchte mich keiner drauf zu bringen. Da bin ich ganz von selbst drauf gekommen. Das ist doch was ganz Selbstverständliches, längst überfällig. Klein: Also Herr Gies, jetzt bin ich 13 Jahre im Konzern, das habe ich wirklich noch nie. Ich: Aber einer muss doch schließlich mal den Anfang machen. Klein wird zusehends nervöser. Mich sanft am Arm fassen und Hilfe suchen zu den Direktoren blickend: Kommen Sie mit, Herr Gies, dann unterhalten wir uns draußen weiter. Ich mich nicht vom Platz rührend: Ja, aber erst, wenn ich mein Essen bekommen habe. Ich kann doch nicht mit leerem Magen wieder an die Arbeit zurück. Klein ratlos: Herr Gies, sind Sie jetzt mal ehrlich, haben Sie heute Morgen Alkohol zu sich genommen? Ich: Nein, wieso? Ich bin stocknüchtern. Ich schütte das mitgebrachte Gläschen voll Korn und schiebe es Herrn Klein hin. Trinken Sie erst mal. Sie können einen Schluck vertragen. Kommen Sie, das tut gut. Da beruhigen Sie sich. Klein wird erschrocken ab. Darauf nehme ich das Glas und kippe es ihm zuprosend runter. Klein verliert die Fassung. Das ist ein Entlassungsgrund, Herr Gies. Sie wissen, dass es für uns verboten ist, im Dienst Alkohol zu trinken. Jetzt halte ich den Zeitpunkt für gekommen, auf die Direktoren zeigen, auf Widersprüche hinzuweisen. Was soll das denn, sage ich. Die trinken doch hier alle ihren Champagner und scheinen nicht befürchten zu müssen, deshalb ihren Job zu verlieren. Ein Direktor, der soeben sein Glas zum Trinken anhebt, lässt es erschrocken wieder sinken, wohl um mich nicht weiter herauszufordern. Er wirft einem jüngeren Kollegen einen strafenden Blick zu, der sich ein Grinsen nicht verkneifen kann. Der Casinochef Herr Rüssel erscheint. Klein springt auf und um mich erstmal von meinem Sessel, auf dem ich wie angewachsen sitze, hochzubringen, sagt er: Herr Gies, darf ich Ihnen den Casinochef vorstellen, Herrn Rüssel? Ich erhebe mich, wie es die Höflichkeit verlangt, reiche ihm die Hand, sage angenehm und setze mich wieder auf meinen Platz. Können Sie nicht dafür sorgen, dass ich endlich zu meinem Essen komme, komme ich dem Casinochef zuvor. Ich habe nämlich nur 30 Minuten Pause und muss gleich wieder die Post austragen. Sonst kommt noch der gesamte Arbeitsablauf im Konzern durcheinander. Da greift schließlich eins ins andere. Der Casinochef steht verdattert da. Ein Vorstandsdirektor gibt ihm und Klein mit einem Wink zu verstehen, dass sie sich entfernen sollen. Man hat wohl begriffen, dass mich ihre Argumente nicht überzeugen, im Gegenteil zu umso beharrlicherem und hartnäckigerem Verbleiben bewegen. Jetzt scheint man es mit der leerlaufen lassen Taktik zu versuchen. Die Direktoren an meinem Tisch erheben sich und grußlos verlassen sie den Raum. In die Runde der Direktoren fragend: Können Sie das verstehen, dass man mich hier einfach nicht bedient? Sie haben doch auch Ihr Essen anstandslos bekommen. Auf die Speisekarte schauend: Menü Hühnerkraftbrühe mit Einlage Orangensaft, Chateaubriand, Kopf- und Selleriesalat, Herrencreme, Kaffee, Cognac, sage ich: Sind Sie im Allgemeinen zufrieden mit dem Essen hier? Der Jüngere am Tisch will zu einer Erklärung ansetzen, jedoch die beiden anderen geben ihm ein Zeichen, sich zu erheben, und wortlos räumen die drei das Feld. Sie haben ihre vollen Champagnergläser zurückgelassen und freundlich der Runde der noch Verbliebenen zuprosend genehmige ich mir den edlen Tropfen. Nun sitze ich wieder allein am Tisch. Nur noch 6 Direktoren sind, der Dinge harrend, die noch kommen mögen, auf ihren Plätzen verblieben. Ihretwegen bleibe ich auch. Ein Herr kommt zielstrebig auf meinen Tisch zu, ein tatendurstig dreinschauender und forsch auftretender Jüngerer, der sich als Personalchef vorstellt. Personalchef, ich weiß nicht, was Sie veranlasst hat, sich hier zu platzieren. Ich: Och, dafür gibt's viele Gründe. Ein Grund ist, dass mein Arzt mir empfohlen hat, diese Dampfkost im Jahrhundertsaal zu meiden und dieses als Schonkost viel besser geeignete Essen hier zu mir zu nehmen. Ich habe nämlich einen nervösen Magen, müssen Sie wissen. Personalchef, sehen Sie mal, hier hat jeder seinen eigenen Bereich, seinen bestimmten Arbeitsplatz in seinem jeweiligen Büro. Sie können sich hier auch nicht einfach auf einen anderen Arbeitsplatz setzen und sagen, die Arbeit hier gefällt mir besser, die mache ich jetzt, ich will hier sitzen und nicht da. Ich: Aber es ist doch was ganz anderes, das hat mit Einarbeitung einer gewissen Qualifikation und so zu tun. Aber Essen, das kann doch wohl jeder. Um ein Glas Champagner zu trinken, brauche ich doch keine besondere Ausbildung. Personalchef, von einem Vorstand kann man eben erwarten, wenn er mittags seinen Sekt trinkt, dass ihm das nichts ausmacht. In jedem Unternehmen gibt's Ordnungsvorstellungen und Unterschiede, die ihren Sinn haben und ihren Zweck erfüllen. Unterschiede gibt es überall. Das fängt bei der Bezahlung an. Sie leisten Ihre Arbeit, Herr S. leistet seine Arbeit, ich leiste meine Arbeit. Warum kriegen wir alle unterschiedliche Bezahlung? Ich: Ja, da fängt die Ungerechtigkeit ja an. Ich bekomme 746 Mark raus, verheiratet ein Kind. Kämen Sie damit aus? Personalchef: Dann muss man sich eben einen anderen Beruf aussuchen, wo man mehr bekommt, wenn Ihnen das hier nicht passt. Sehen Sie mal. Das sind Ordnungsstrukturen und Prinzipien. Die sind Jahrhunderte und Jahrtausende alt. Die sind gewachsen. Die können Sie doch nicht über den Haufen schmeißen. Diese Rangunterschiede, die findet man, wenn man bis ins Tierreich zurückgeht. Da frisst erst der männliche Löwe und was der übrig lässt, das kriegt die Löwin mit den Jungen und dann kommen die Schakale dran. Ich will sagen, das ist gewachsen, das ist Natur. Ich: Und da sollen wir die Rolle der Schakale übernehmen. Das würde Ihnen so passen. Im Grunde ist's nur konsequent, was Sie da von sich geben. Sie berufen sich auf die Gesetze der freien Wildbahn, nach denen hier ja auch gehandelt wird. Personalchef, aber Sie können das mit Ihrer wilden Demonstration nicht aus den Angeln heben. Da brechen Sie sich das Genick bei. Was Sie da wollen, da müssen Sie versuchen, in einer klassenlosen Gesellschaft eine Arbeit zu bekommen. Da können Sie lange drauf warten, da sind Sie bei uns absolut fehl am Platz. Ich sage, das sei doch die selbstverständlichste Sache der Welt und die Kollegen kämen demnächst auch. Sie müssten sich halt damit abfinden, es sei ein ziemliches Umdenken im Gange und so etwas sei nur die äußeren Zeichen für die beginnende Vergesellschaftung derartiger feudaler Konzerne. Man geleitet mich zu dem Raum, wo meine Einstellung erfolgte. Der Bevollmächtigte sagt, er hätte in letzter Zeit beobachtet, wie sich meine Gesichtszüge verändert hätten. Es sei für mich sicher an der Zeit, einmal rundum auszuspannen, am besten gleich einen Arzt zu konsultieren. Jetzt soll ich erstmal nach Hause gehen, ich würde dann von Ihnen hören. Am nächsten Morgen wird mir durch einen Gerlingboten die Kündigung überbracht. Und zwar an die Adresse, die ich als Deckadresse angegeben hatte. Unter Bezugnahme auf den Dienstvertrag, heißt es damit vorsichtiger Höflichkeit, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir nicht beabsichtigen, das Dienstverhältnis fortzusetzen. Im Übrigen nehmen wir Bezug auf das mit unserem Prokuristen geführte Gespräch, wonach Sie mit sofortiger Wirkung von der Dienstleistung freigestellt sind. Mit freundlichen Grüßen, Gerling-Konzern. In der örtlichen Boulevardzeitung erschien am Tag darauf die rührende Geschichte vom Botenjungen, der einmal mit den Chefs speisen wollte. Special Guests. Es gibt Situationen im Leben, da lernst du einen Menschen in einem Augenblick besser kennen, als in jahrelangem Gedankenaustausch oder in noch so vertraulichen und übereinstimmenden Gesprächen. So ein erkennendes Moment ergab sich in doppelter Hinsicht Mitte Oktober 1973 anlässlich eines Verlagsempfangs im Nobelhotel Hessischer Hof in Frankfurt. Hier da oben wie da unten war soeben erschienen und in kürzester Zeit für mich überraschend zum Bestseller geworden. So war es unvermeidlich, mich damit auch auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren zu müssen. Das kostet mich immer einiges an Überwindung. Denn als Autor in der Koje des Verlags hockend, bist du in der klassischen Kofmich-Situation der Prostituierten. Noch unbefriedigender empfinde ich es, im Gewühl des Messetrubels ständig Menschen zu begegnen, die du lange nicht gesehen hast und mit denen du dich gerne unterhalten möchtest, aber schon fasst dich der Nächste am Arm. Das ist übrigens mit ein Grund, warum ich Partys meide, stattdessen Gelegenheiten schaffe, im kleinen Kreis zu feiern. Jedenfalls auf dem Verlagsempfang im Hessischen Hof fühlte ich mich total fehl am Platz. Es war das Feinste aufgetischt auf silbernen Tabletts und von allem zu viel. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Mehrheit der geladenen Gäste eher übersättigt war. Ich war in Begleitung einer Freundin, die, so hatte sie mir gestanden, solche Empfänge geradezu genoss, Shake Hands hier, Küsschen dort, um so Menschen kennenzulernen, die ihr beruflich von Nutzen sein konnten. Mich überkommt zu solchen Anlässen oft eine depressive Stimmung. Entweder trinke ich dann zu viel oder versuche mich anderweitig zu entziehen. So habe ich einmal ein Gartenfest des Verlages Jahre später unbeschadet überstanden, indem ich von Anfang an unbemerkt den höchsten Baum erklomm, um von oben herab als stiller Beobachter dabei zu sein. »Ich hau hier ab«, flüsterte ich meiner Freundin im Hessischen Hof, als Reinhold Neven Dumont, der Verleger von Kiepmeuer und Witsch, zu einer kurzen Begrüßungsrede ansetzte. »Amüsier dich mal gut!« Der livrierte Portier riss mir die schwere Glastür auf. Ich gab ihm einen 10-Mark-Schein als Trinkgeld und bedankte mich mit Handschlag völlig unpassend von Kollege zu Kollege. Es war schließlich gerade 3 Monate her, dass ich als Portier und Bote den Gerling-Konzern heimgesucht und verunsichert hatte. Ich war erstmal froh, es geschafft zu haben, unbemerkt ins Freie zu gelangen. Ziellos schlenderte ich durch die Stadt und steuerte, wie es mir in fremden Städten oft passiert, automatisch den Bahnhof an. Dort streckte mir eine abgerissene Gestalt, ein hagerer, etwa 70-Jähriger, die Hand entgegen und fragte eher schüchtern, ob ich ihm eine Mark geben könne, er habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ich wollte ihm schon das Geldstück in die Hand drücken, als mir einfiel, dass ich selber Kohldampf hatte, da ich auf dem Empfang ja nichts angerührt hatte. So kam ich auf die Idee, ihn zum Essen ins Bahnhofsrestaurant einzuladen. Es reizte mich auch, sein Schicksal zu erfahren. Sofort ging er auf meine Einladung ein. Daraus schloss ich, dass es nicht der übliche Alkoholikertrick war, Hunger nur vorzutäuschen. Gestatten Sie mir, zuvor noch einem Bekannten Bescheid zu geben, der im Rotkreuz-Wartesaal sitzt, der auch seine Wohnung verloren hat und mit dem ich meine Einnahmen teile. Er würde eher verrecken, als zu betteln. Um es abzukürzen, in dem Wartesaal saßen über ein Dutzend Menschen, die von Not gezeichnet waren. Ein etwa 30-jähriger Hochschwangerer dabei und ein Einbeiniger mit Krücken. Da kam mir die Idee ganz spontan. Ich lud sie alle ein, mit zu dem Empfang zu kommen, erzählte von meiner Arbeit in Fabriken, dass ich auch schon in Obdachlosenheimen gelebt hätte und aus Anlass des großen Bucherfolges nun dieses Fest stattfände. Es verlangte einiges an Suggestivkraft, sie von der Ernsthaftigkeit meiner Einladung zu überzeugen, denn ich war für sie ein Unbekannter. Mit der Straßenbahn erreichten wir schließlich den Hessischen Hof, das damals und wohl heute noch exklusivste Hotel der Messestadt. Und wir hielten Einzug. Ich muss zugeben, es kostete mich einiges an Selbstüberwindung, an der Spitze der Bettler und Obdachlosen das Nobelhotel zu betreten. Einige trugen ihr Hab und Gut in Plastiktüten und Kartons mit sich. Der Portier, vor Schreck erstarrt, stellte sich uns entgegen und verwehrte den Eintritt. Erst als ich mich zu erkennen gab und ihn mit fest entschlossener Stimme und weichen Knien anherrschte, »Wir werden erwartet, das sind alles geladene Gäste«, wich er zur Seite und ich habe das Bild heute noch, wie in einem Film, zeitlupenhaft präsent, wie wir auf dicken Teppichen gemessenen Schrittes schweigend Einzug hielten. Hotelgäste im Foyer wichen erschrocken zur Seite. Im Festsaal angelangt, starrte mich meine zurückgelassene Begleiterin fassungslos an. Sie plauderte gerade angeregt mit einem sehr einflussreichen Zeitungsverleger. Der warf mir einen wütenden Blick zu und verließ fluchtartig den Saal. Meine Freundin machte mir anschließend eine Szene, da sie, so wörtlich, die Aktion total unmöglich fand, sodass es mir nicht allzu schwer fiel, mich augenblicklich von ihr zu trennen. Einigen merkte ich an, dass sie unser Erscheinen auch als störend bis provokant empfanden. Sie beherrschten sich aber und versuchten, sich nichts anmerken zu lassen. Ganz anders die Reaktion des Gastgebers, Reinhold Neven Dumont. Er erkannte die Angemessenheit und Symbolik sofort, ging spontan und mit der ihm eigenen Herzlichkeit auf uns zu und hieß uns willkommen. Da war nichts an Verkrampfung und Verstellung und so wurde das Fest umfunktioniert zum Abend- und Nachtmahl der Bettler. Anschließend mieteten wir einen Saal bei einem in der Nähe liegenden italienischen Restaurant und feierten mit unseren Überraschungsgästen im Mittelpunkt bis tief in die Nacht. Danach besorgten wir ihnen noch Hotelzimmer und gaben ihnen Geld für die nächsten Tage. Die Zeche teilte ich mit meinem Verleger. »1967 putschte im NATO-Staat Griechenland das Militär, setzte sich an die Schaltstellen der Macht und die demokratische Ordnung außer Kraft. Der Ausschuss Griechenland-Solidarität entsandte 1974 eine dreiköpfige Delegation, Irmgard Weber, Konrad Neumann und mich, nach Athen. Am 10. Mai kettete ich mich auf dem Platz der Verfassung, auf dem Syntagma-Platz, an einen Lichtmast und verteilte Flugblätter mit der Forderung, nach Pressefreiheit, freien Wahlen und der Freilassung der politischen Gefangenen. Zweck der Übung, inhaftiert zu werden, um die Situation politischer Gefangener zu teilen. Ich wurde wenige Minuten nach Beginn der Aktion zusammengeschlagen, verhaftet und am 23. Mai vor ein Militärgericht gestellt, das mich zu 14 Monaten Gefängnis verurteilte. Die Griechenland-Aktion. Selbst wenn es nichts weiter war als eine Scherbe für ein Museum der Hoffnung, war es nicht umsonst. Die Aktion war für Griechenland bestimmt, dort wurde sie verstanden und nutzbar gemacht. Dort konnte man etwas damit anfangen. Auch die Symbole, die gewählt waren, gingen von griechischen Verhältnissen aus. Lichtmast, Ketten, Platz der Verfassung. Und sie wurden ja auch von den Erfüllungsgehilfen des Militärregimes richtig verstanden, wie Verhaftung, Folter, Prozess und Inhaftierung zeigen sollten. Man kann sagen, ein Großteil der Griechen erfuhr nachher von dieser Aktion. Sie haben dadurch Mut geschöpft in einer Situation, in der es nicht danach aussah, dass sich nochmal etwas ändern würde, in der sich viele schon auf jahrzehntelange spanische Verhältnisse einzurichten begannen. An Ort und Stelle wurde ich von 4 Geheimpolizisten zusammengeschlagen, und zwar so brutal, dass ich noch glücklich sein kann, keine bleibenden Kopfverletzungen davongetragen zu haben. Sie schmetterten meinen Kopf immer wieder gegen eine Betonkante, teilten gezielte Schläge in Nieren, Milz und Magen aus. Dann schleppten sie mich samt der Kette in die Asfalja, das Hauptquartier der Sicherheitspolizei. Noch im Treppenhaus schlugen sie mich 2-mal zusammen, das macht ihnen Spaß. Aber dann kamen 2 Beamte der ESA, Folterspezialisten der Militärpolizei. Das waren Profis. Folter war für sie tagtäglicher Job, war ihre Arbeit, privat machte es denen, wie man merkte, keinen besonderen Spaß. Sie schlugen mir mit einer Eisenstange auf die Füße, der hier üblichen Falanga. Bearbeitung der Füße ist typisch, da sieht man die Spuren nicht, wenn sie einen vor Gericht stellen. Dazu immer gezielte Schläge, Magen, Geschlechtsteile, das waren karategeübte Schläger. Zwischendurch stellte mir ein Dolmetscher Fragen. Sie wollten herausbekommen, in welchem Auftrag ich handelte, da es nicht in ihr Bewusstsein hineinging, dass jemand aus eigenem Antrieb sowas macht. Sie wollten Organisationen wissen, wollten wissen, mit welchen Griechen ich in Kontakt getreten war. Am Anfang war ich noch verhältnismäßig gelassen, da die vorsorglich eingenommenen starken schmerzstillenden Medikamente nachwirkten. Meine Verteidigungsrede als Anklage. Militärtribunal und Sondergericht. In der Anklageschrift werfen Sie mir vor, dass ich gegen den Artikel 1 Ihrer neuen Militärverfassung verstoßen hätte. Darüber bin ich sehr erschrocken. In der Verfassung meines Landes, der Bundesrepublik Deutschland, lautet der Artikel 1 nämlich: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Gegen diesen Artikel zu verstoßen, würde ich als großes Verbrechen ansehen. Bei Ihnen lautet der Artikel 1 dagegen: Es ist nicht erlaubt, Propaganda gegen die griechische Nation zu machen, Informationen zu veröffentlichen, die geeignet sind, die griechische Bevölkerung in Unruhe zu versetzen. Indem ich die Flugblätter verteilt habe, mit staatsfeindlichem Inhalt unterstellen Sie mir, hätte ich Angst und Unruhe bei den griechischen Bürgern verbreitet, mit der gleichzeitigen Absicht, staatsfeindliche Propaganda gegen die griechische Nation zu betreiben. Irgendwo liegt hier eine Begriffsverwirrung, ein Missverständnis vor. Hatte ich doch vor, auf meine Art einen kleinen Beitrag zur deutsch-griechischen Freundschaft zu leisten. Wenn daraus ein Anschauungsunterricht in Sachen Faschismus geworden ist, ist das nicht meine Schuld. Wenn ich nach dieser kurzen Zeit in Griechenland an politischer Erfahrung und Handlungsbereitschaft ein wesentliches Stück weiter bin, so verdanke ich das den Reaktionen der ausführenden Organe der Militärjunta auf meine scheinbar so banale Aktion. Als ich mich auf dem Syntagmaplatz mit den Ketten an den Lichtmast band, kam ich mir im ersten Moment doch etwas verloren und deplatziert vor. Denn die ersten, die mich zur Kenntnis nahmen, waren amerikanische Touristen mit ihren Fotoapparaten und Schmalfilmkameras auf den Spuren des klassischen Altertums. Sie lachten, wohl in der Annahme, dass ihnen die griechische Fremdenverkehrszentrale da eine besondere Attraktion bieten würde. Die griechischen Passanten, an die ich dann die Flugblätter verteilte, lachten nicht mehr. Sie verstanden unmittelbar die Symbolik dieser Aktion, nahmen die Flugblätter entgegen, gingen einige Schritte zur Seite, wo sie sich sicher glaubten, überflogen den Inhalt, kamen zum Teil zurück, um sich weitere zum Weiterverteilen zu holen. Aus ihren Reaktionen entnahm ich Zustimmung und gleichzeitig Angst. Jedoch nicht Angst vor mir, denn ich war ja angekettet, vielmehr Angst vor den Spitzeln der Geheimpolizei, die sich erstaunlich schnell mit gezückten Ausweisen dazwischenschoben und Unruhe und Terror verbreiteten, indem sie mich zu Boden rissen, meine Brille zertraten, meinen Kopf immer wieder gegen die Betonkante des Lichtmastes schlugen und als ich zu schreien anfing, wieder Ruhe und Ordnung dadurch herzustellen versuchten, indem sie mir Fußtritte in Magen und Milz verpassten, wodurch mir die Luft wegblieb und mir gleichzeitig den Mund zuhielten. Ich wollte mit meiner Aktion, wie man im Pressejargon sagt, den Aufhänger schaffen, damit wieder mehr geredet, geschrieben und daraus resultierend auch gehandelt wird gegen die Diktatur in Griechenland. Zum Teil ist mir das gelungen. Und je länger Sie mich einsperren, legen Sie sich bitte keine Zurückhaltung auf angesichts der hier versammelten Auslandspresse, nehmen Sie das Höchststrafmaß wie bei einem anonymen Griechen, umso eher wird es zu Touristenboykottaktionen und zu anderen Widerstandsmaßnahmen kommen. Die Zeit arbeitet gegen Sie. Ihre Militärjunta hat außer Panzern und Gewehren nichts im Rücken, allenfalls die amerikanische CIA als Zuhälter, das griechische Volk beinahe geschlossen gegen sich, weil sie außer pompösen Militäraufmärschen nichts an Ideen zu bieten haben. Sie sind die Dinosaurier in unserer gegenwärtigen politischen Landschaft. Viel Panzer, kaum Hirn, von daher zum Aussterben verurteilt. Da sie das selber dumpf spüren, es sich natürlich nicht offen eingestehen können, denn sonst müssten sie desertieren, jedoch wohin schon, kommt es in ihren Apparaten zu diesen permanenten Angstreflexen, die ihren Ausdruck in Verhetzung, Einschüchterung, Folterung aller politisch Andersdenkenden findet. Und die Skala ihrer Gegner und vermeintlichen Gegner umfasst beinahe alle politischen Fraktionen, von Sozialisten und Kommunisten bis hin zu Liberalen und Konservativen. Ich habe mit politischen Gefangenen sprechen können, die der bei ihnen obligatorischen Folter unterworfen wurden. Elektroschockfolter, tagelanger Schlafentzug, halb tot geprügelt, um Geständnisse aus ihnen herauszupressen über von ihnen erhoffte Hintermänner, Drahtzieher, weitverzweigte Organisationen. Ihre eigene pervertierte Moral projizieren sie in ihre Opfer hinein. Sie können sich nicht vorstellen, dass jemand aus eigenem Antrieb, nicht ferngesteuert, ohne materiellen Anreiz ein Risiko auf sich nimmt, das unter Umständen mit Lebensgefahr verbunden ist. Die Militärs sind unfähig, bei ihrer Umgebung etwas anderes als ihre eigenen Motive und Gefühle zu erwarten. Hier im Gefängnis sitzen Gefangene langjährige Haftstrafen ab für Vergehen, die sie nie begangen haben, weil sie der Folter nicht mehr gewachsen waren und das eingestanden, was man von ihnen hören wollte. Nicht nur die Spezialisten ihrer Militärpolizei ESA, nicht umsonst hier ESSSA genannt, verstehen sich auf Foltertechniken. Ich fordere die hier versammelten Journalisten auf, verschaffen Sie sich Zugang zur Tiefgarage der Hauptwache 4 in der Meganonstraße in der Nähe der amerikanischen Botschaft. Besichtigen Sie die blutverschmierte Holzbank in der äußersten linken Ecke dieser Garage, beachten Sie die blutbespritzte Wand. Auf dieser Lattenbank werden Gefangene mit Riemen festgeschnallt und von 6 bis 10 Zivilbeamten gleichzeitig oder abwechselnd mit Knüppeln oder Lederpeitschen traktiert, bis die erwünschten Aussagen zustande kommen. Verschaffen Sie sich Zugang zu den neu errichteten Zellen im Piräus. Dort werden Politische tagtäglich der Elektroschockfolter unterworfen. So düster das alles aussieht, eins wird deutlich. Die Junta hat keine Basis, auf die sie sich stützen und verlassen kann. Sie hat nicht den geringsten Rückhalt in der Bevölkerung, stattdessen ihre Geheimdienste und Spitzel. Einen, der überwacht und einen, der überwacht. Die Militärjunta wirft ihren Gegnern vor, ferngesteuert zu sein. Dabei ist sie selber Marionette der amerikanischen Großmachtpolitik, von dort als Henker der Demokratie eingesetzt und ohne Auftrag und Finanzierung von dort zu keinem Terrorschachzug in der Lage. Der Assistent eines Vernehmungsbeamten brachte seine Bewunderung für Hitler zum Ausdruck. Ein Kommissar der Geheimpolizei fragte mich, wie ich zu Franz Josef Strauß stünde. Und als ich antwortete, der würde hier in der Militärdiktatur bestimmt sein Mann stehen, sagte der Beamte, solche Männer brauche Europa. Nicht von ungefähr bekennt sich die Junta öffentlich als Polizei Europas und Papadopoulos, von den Amerikanern eingesetzt, um die Diktatur aus der Taufe zu heben, umschrieb die Aufgabe der Junta, das griechische Volk sei krank und müsse in Gips gelegt werden. Diese Beispiele zeigen, es ist nicht allein ein innergriechisches Problem, in das ich mich mit meiner Aktion einmischte. Die gleichen Strukturen sind auch und gerade in der Bundesrepublik noch latent vorhanden. Der Faschismus des Dritten Reiches, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Groch, besteht in einflussreichen Offiziersklicken der Bundeswehr als Schwelbrand weiter. Griechische Junta-Obristen und hohe deutsche Offiziere betreiben auf Kameradschaftsabenden auf Kreta eine makabre griechisch-deutsche Verständigung unter dem Banner der NATO. An der Haltung der einzelnen Staaten zur griechischen Diktatur manifestiert sich das Gewissen Europas. Ich glaube, gerade als Deutschen stünde es uns gut an, an die Adresse unseres nur 2 Flugstunden entfernten Bündnisstaates Griechenland in Sachen Faschismus, Proteste und Boykotts zu adressieren. Wir haben zu Recht unsere Eltern daran gemessen, wie sie sich im Dritten Reich verhalten haben. Wir werden uns später von unseren Kindern gefallen lassen müssen, unter anderem danach beurteilt zu werden, wie wir zum Faschismus in Griechenland standen. Ob wir unser schlechtes Gewissen an den Touristenstränden von der Sonne haben wegbräunen lassen, während in den Verhörstuben und Zellen der Junta Menschen zu Krüppeln gefoltert wurden. Ich weiß, die meisten wissen nicht, wie die ungeheuerlichsten Verbrechen hier zur alltäglichen Gewohnheit geworden sind. Die Bild-Zeitung klammert das aus gutem Grund aus ihrer Berichterstattung aus. Sieht sie doch ihre publizistische Aufgabe darin, gleiche Verhältnisse auch bei uns vorbereiten zu helfen. Auch nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches beriefen sich die meisten darauf, von allem nichts gewusst zu haben. Um dieser Uninformiertheit ein wenig abzuhelfen und entgegenzuwirken, bin ich hier. Ich bin nicht kopflos und unvorbereitet in diese Aktion hineingegangen. Ich wusste genau, was ich tat und weiß es jetzt umso mehr. Zu Ihrem Vorwurf, ich hätte mich als Ausländer in die inneren Angelegenheiten des griechischen Staates eingemischt, nur kurz so viel. Bei Verletzung der Menschenrechte schreibt die Charta der internationalen Menschenrechte, Griechenland gehört ihr seit 1947 an und ist bisher nicht ausgetreten, soviel ich weiß, ausdrücklich die Einmischung anderer vor. Die Verwirklichung der Menschenrechte kann durch nationale Grenzen nicht außer Kraft gesetzt werden, weder durch Erlass noch durch Terror noch durch Entwöhnung. Die Grenzen werden immer durchlässiger, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Auch die beste ideologische Absicht gibt keinem Staat der Welt das Recht, sich über elementarste Menschenrechte hinwegzusetzen. Auch wenn es die Sowjetunion ist, wie soeben wieder vorgekommen, die einzelne unliebsame Kritiker in Irrenhäuser einweisen lässt, so ist das unabhängig von der eigenen ideologischen Einstellung ebenfalls entschieden zu verurteilen und bedarf der Einmischung. Zu welcher Strafe Sie mich auch verurteilen, und was Sie sonst noch mit mir anstellen mögen, Sie kommen nicht daran vorbei, dass Sie heute hier in Ihre Uniformen eingezwängt als Symbole des Faschismus vor der Weltöffentlichkeit auf der Anklagebank sitzen.